Melon! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncut with Taste Podcast. Zu finden unter www.uncut-with-taste.de. Ja. Und wie schon angekündigt, ein bisschen später die Folge diese Woche, um genau zu sein, quasi eine Woche später. Und das wird auch nur die erste von zwei Folgen sein, die wir zur E3 machen. Die E3 ja eben der Grund, warum wir es ein bisschen verschoben haben. Und glaube ich, auch eine durchaus interessante E3. Also es ist natürlich schwierig, mit der letzten E3 mitzuhalten, die ja mit den beiden neuen Konsolen natürlich sehr, sehr viele spektakuläre News gesehen hat. Und gerade was auch Spiele anging, jetzt zum Übergang der Generation sehr, sehr spannend war. Aber ich glaube auch diesmal ziemlich wieder ziemlich cool gewesen. Wir haben ziemlich viel geguckt, ziemlich viel gequatscht und geredet. Jetzt ist es endlich soweit, jetzt können wir die erste Folge aufnehmen. In der werden wir uns als erstes mal mit den Pressekonferenzen beziehungsweise mit dem, was so die großen drei auf der E3 allgemein gemacht haben, beschäftigen. Also mit Microsoft, Sony und Nintendo. Und dann in der nächsten Folge werden wir uns dem Rest der E3 widmen. Hauptsächlich natürlich spielen, weil da gibt es doch sehr, sehr, sehr viele, über die man reden kann und muss. Aber natürlich erstmal die Frage, wie immer, Joe, wie hat dir die E3 eigentlich so insgesamt gefallen? Also kannst du ja schon mal so ein bisschen zusammenfassen, was so dein Eindruck jetzt war, nachdem sie jetzt ja quasi durch ist. Ich denke, die E3 war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir haben vielleicht nicht ganz so viele Neuankündigungen erlebt, wie wir es uns vielleicht alle erhofft haben, oder zumindest wie ich es mir erhofft habe. Ja. Es war also in der Hinsicht dann doch ein bisschen ruhiger, was auch daran lag, dass wir es dieses Jahr mit extrem vielen Leaks zu tun hatten, aber auch, weil viele Publisher sich einfach entschlossen haben, schon eine Woche früher oder zwei Wochen früher den Hype-Train mehr oder weniger zu starten und dann nur noch sozusagen die E3 dann als Plattform dafür zu nutzen, die Spiele dann auch eben mehr im Detail vorzustellen, aber den Reveal einfach schon vorzuverschieben. Dementsprechend war das in dem Sinne dann, ja, wir haben weniger Überraschungen erlebt. Ich denke, die selbst bei Nintendo, die meiner Meinung nach am meisten richtige Neuankündigungen hatten, war das trotzdem immer noch leicht überschaubar, ganz einfach deswegen, weil zum Beispiel, wir werden über das neue Zelda reden, das wusste man halt einfach, früher oder später wird es halt kommen. Dementsprechend war das in der Hinsicht natürlich letzte E3 natürlich schon spektakulärer, ganz klar, aber nichtsdestotrotz war das natürlich trotzdem wieder eine sehr spannende E3. Wir haben zu vielen Spielen neue Infos bekommen, neue Bilder, neues Material. Es gibt auch wieder ein, zwei, drei Spiele, wo man das Gefühl hatte, die auch technologisch oder eben grafisch so ein bisschen ja Borderlines mehr oder weniger gesprengt haben, wenn es wirklich am Ende so aussieht. Und dementsprechend bin ich eigentlich ganz zufrieden, nur das habe ich auch schon zu mehreren damals gesagt und das werde ich wahrscheinlich auch im Fazit auch nochmal sagen. Ich denke, für Fans von japanischen Spielen war das definitiv eine der enttäuschendsten E3s, die ich zumindest in meiner Gamer-Karriere bisher erlebt habe. Hatte sich angedeutet, aber ich hatte ja dann doch eigentlich die Hoffnung, dass dann doch zumindest ein bisschen was in die Richtung kommt, aber dem war leider zum größten Teil nicht so. Das stimmt allerdings, ja. Ohne jetzt großes Fazit auch vorwegzunehmen, ich kann mich, glaube ich, grob dir anschließen. Grundlegend war es eine spannende Zeit, E3 immer. War es letztes Jahr, wie schon erwähnt, schon ein bisschen mehr irgendwie. Dieses Jahr gab es tatsächlich relativ viele Spiele dafür, aber auch, die mich sehr, sehr interessiert haben. Insgesamt muss man sagen, lief trotzdem die großen Pressekonferenzen gerade auch alle relativ gut. Es war schon eigentlich ganz interessant. Und was ich durchaus nachvollziehen kann, was natürlich für mich persönlich nicht betrifft, aber was ich durchaus nachvollziehen kann, ist natürlich, dass es echt ein bisschen traurig war, dass jetzt für Fans von japanischen Spielen wirklich kaum was zu finden war. Die paar Dinge, die man so quasi aus den News rausfiltern konnte, die werden wir natürlich auch noch erwähnen. Aber glaube ich, gerade bei Sony zum Beispiel auch, war dann doch sehr wenig in die Richtung. Aber dann würde ich sagen, steigen wir einfach schon mal ein direkt. Natürlich werden wir News weglassen, weil macht ja keinen Sinn. Wir reden eh die ganze Zeit quasi nur über News, weil ja alles gerade aktuelle News sind. Wir haben uns jetzt mal die wichtigsten Titel rausgesucht, um mal ein bisschen Struktur zu geben quasi. Wir werden, wie gesagt, diese Folge über Microsoft, Sony und Nintendo reden. Wir werden vor allem in dem Fall über die Exklusivtitel reden. Das heißt also nicht drüber ärgern oder verwundert sein, wenn wir gewisse Dinge, die zum Beispiel auf der Microsoft-Pressekonferenz oder Sony-Pressekonferenz gezeigt wurden, nicht erwähnen. Wenn das Multiplattform-Titel sind, dann werden wir die übernehmen für die nächste Folge, wo wir uns eben nur mit den ganzen anderen losgelösten Titeln quasi beschäftigen. Auch sowas wie Time-Exklusivität oder irgendwelche DLCs oder sowas, die exklusiv laufen für die einzelnen Plattformen. Trotzdem sind das halt Multititel, das heißt also, wir werden die wirklich auch als solche behandeln und dann in der nächsten Folge nochmal extra machen. Also diese Folge tatsächlich nur über die Pressekonferenzen und den Auftritt auf der E3 an sich werden wir reden und über Exklusivtitel, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich mal ein mit Microsoft vielleicht. Wir haben da jetzt keine besondere Struktur in den einzelnen Dingern drin. Wir haben uns jetzt nicht irgendwie die Mühe gemacht, das Ganze irgendwie nochmal genau chronologisch rauszusuchen, was als erstes war, was als letztes war, sondern werden jetzt einfach mal so durch die einzelnen Spiele durchgehen. und schauen, was wir dazu zu sagen haben. Ich denke, vielleicht ganz guter Einstieg, vielleicht steigen wir gleich mal ein, was dann doch irgendwie ganz cool für dich war und was jetzt auch ein japanisches Spiel ist und, glaube ich, durchaus den einen oder anderen auch überrascht hat, ist etwas, das Platinum Games von Microsoft machen wird, nämlich Scalebound, wie es derzeit noch heißt. Ob das finale Titel ist, wissen wir nicht, aber beim ersten Trailer jetzt hieß es Scalebound. Kannst du mal kurz erzählen, worum es dabei geht und warum du gerade auch so gespannt drauf bist jetzt gerade? Ja, also man hatte ja schon im Vorfeld der Microsoft-Pressekonferenz, gab es ja schon Gerüchte, dass, oder was ist Gerüchte, Phil Spencer hat bestätigt, dass man auf der E3 Japan-exklusive Spiele für die Xbox One sehen wird und da gab es viel Diskussion darüber, was es am Ende denn sein würde und eigentlich der eine Entwickler, der eigentlich immer genannt wurde, wo man sich, oder der für viele auch realistisch war, war Platinum Games und das hat sich letztendlich auch bewahrheitet und alle wissen ja, Platinum Games macht momentan auch Bayonetta 2 für die Wii U, aber der Original Director von Bayonetta 1, nämlich Hideki Kamiya, der arbeitet da nur als Supervisor dran, weil er nämlich an diesem Spiel gerade arbeitet, also ähnlich wie jetzt mit Miyazaki und dem neuen Souls oder Bloodborne, wie wir jetzt wissen, wie es heißt, ist. Und das ist also sein neues Projekt und was man im Trailer gesehen hat, das war ein Pre-Render-Trailer, man hat also noch kein Gameplay gesehen, aber man sieht einen Protagonisten, der ein bisschen, sag ich mal, Ähnlichkeiten zum neuen Dante von Ninja Fury hatte, der Kopfhörer auf hat und gegen große Monster kämpfte, was dann sich dazu entwickelt hat, dass dann plötzlich noch andere Monster aufgetaucht sind, inklusive Drachen und riesiger Hydra, die sich dann gegenseitig bekämpft haben und du dann als Mensch sozusagen dann zwischen die Fronten gerätst, beziehungsweise dann anscheinend auch mit den Monstern gegen andere Monster kämpfst. Wer die bisherige Game Library von Hideki Kamiya kennt, die unter anderem Resident Evil 2, Devil May Cry 1, Beautiful Joe, Okami und eben auch Bayonetta 1 umfasst, der kann allein deswegen, oder zumindest deswegen alleine bin ich schon extrem gehypt auf dieses Spiel, weil alles, was der Kerl bisher eigentlich angefasst hat, war Gold. Es sieht nach einem klassischen Character-Action-Game japanischer Art aus, also ähnlich wie Bayonetta und Devil May Cry. Ich weiß ganz genau, dass Platinum Games sowas machen kann. Wenn da noch richtige fette Monster dabei sind, würde das bedeuten, richtig fette Bosskämpfe inklusive. Und allein das reicht mir eigentlich schon, um extrem gehypt auf dieses Spiel zu sein. Also wie gesagt, wir haben noch kein Gameplay gesehen und kein nichts, aber definitiv ein guter Griff für Microsoft, auch wenn es natürlich mit Sicherheit nicht der Titel ist, der jetzt irgendwie alle Japan-Fans jetzt davon überzeugen wird, die Xbox One zu kaufen, aber call me intrigued auf jeden Fall. Ja, definitiv, also cool sah es auf jeden Fall aus. Ich meine, ich bin ja nicht mehr so ein Riesenfan von derartigen Titeln irgendwie, weil ich auch nicht so wahnsinnig viel gespielt habe und das halt eben klassisches Konsolenterritorium ist, aber es sah auf jeden Fall cool aus. Ich meine, so grundlegend so ein bisschen Monster Hunter-mäßig vielleicht auch vom Gameplay und dann eben auch einfach, ne, mit Monstern gegen Monster und sowas. Allein das sah auch schon sehr cool aus, so Drachenreiter-mäßig, wie er dann auf dem Drachen dann da das andere Monster angegriffen hat. Also definitiv ein beeindruckender Trailer und ich würde auch sagen, gerade für Microsoft kein schlechter. Also zumindest, ne, macht's einen guten Eindruck. Wahrscheinlich kein schlechter Griff, den sie da geleistet haben. Müssen wir jetzt halt mal abwarten, was letztendlich draus wird, aber sah auf jeden Fall cool aus, das muss ich auch sagen. Also nicht schlecht. Haben sie schon mal einen guten Einstieg in die Richtung gehabt, auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter zum nächsten Titel, der ähnlich over the top ist, der allerdings schon vorher bekannt war. Wir haben nochmal was zu Sunset Overdrive gesehen, diesmal auch Gameplay relativ umfangreich, wobei wir zu allem Gameplay fast, oder ich würde zumindest zu allem Gameplay fast, was wir jetzt erwähnen werden, so ein bisschen immer Anführungsstriche geben. Vieles davon wirkte nicht wirklich wie Live-Gameplay, auch wenn sie es gesagt haben. Vieles wirkte eher wie eine Gameplay-Demo, die dann halt einfach so, bei der so getan wurde, als ob live gespielt wird. Kann man natürlich immer nicht so ganz richtig sagen, aber wie gesagt, so einige Dinge haben darauf hingedeutet. In dem Fall war das auch so, bin aber trotzdem relativ sicher, dass das einige Leute durchaus beeindruckt hat und vor allem auch vielen Leuten, glaube ich, recht viel Spaß macht. Ich persönlich muss sagen, Sunset Overdrive hat mich vom Anfang an nicht interessiert. Es interessiert mich auch immer noch nicht. Irgendwie gefällt mir nichts an dem Spiel so richtig. Es sieht gameplaymäßig ganz unterhaltsam aus, aber der Grafikstil gefällt mir überhaupt nicht. Dieser ganze Humor ist überhaupt nicht meins, also es ist einfach überhaupt nicht mein Spiel. Aber ich kann durchaus nachvollziehen, warum es bestimmt genug Leute gibt, die das super spannend finden werden. Ich weiß nicht, wie geht es dir dabei? Ich glaube, du fandest es auch gar nicht so schlecht eigentlich, oder? Ich fand's eigentlich ganz okay und ganz gut auch. Ich bin ein großer Fan von Ratchet & Clank gewesen. Im Insomniac Games hat in der Hinsicht, glaube ich, in Sunset Overdrive, also Insomniac muss man dazu sagen, sie haben ja Ratchet & Clank gemacht, sie haben auch Resistance gemacht. Sie haben schon richtig Serious Games gemacht und welche, die weniger sind. Und Sunset Overdrive, habe ich das Gefühl, ist so die perfekte Mischung aus beiden. Genau das, was Insomniac gut kann. Ratchet und Clank und sagen wir halt eher diese etwas, ein bisschen mehr Comedy-Art, nicht ganz so ernste Art, passt dem Studio schon ganz gut und ich finde auch, dass das Spiel sich gut ins Portfolio von Microsoft reinpasst, eben weil Microsoft oder weil die Xbox 360 immer das Image hatte, diese, sag ich jetzt mal, über-serious Gears of War Spiele zu haben. Und das ist da dann ein bisschen an Abwechslung, auch ein bisschen an Farbe gefehlt. Und ich glaube, Sunset Overdrive ist so die, eigentlich dieses Puzzlestück, was gut in das Portfolio reinpasst. Und, sie haben auch vorher schon, vor der E3 noch eine größere Gameplay-Demonstration gehabt. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Aber auch da fand ich das Spiel auf jeden Fall viel interessanter als noch nach dem Reveal. Das Reveal war ja auch nur ein kompletter CG-Trailer. Die Art und Weise, wie schnell man sich durch die Stadt fortbewegen kann, diese absolut abgedrehten Waffen, die man schon als Ratchet und Clank kennt. Es ist auf jeden Fall kein Must-Have-Titel für mich, aber definitiv ein Titel, den ich im Auge behalten werde und wo ich auch glaube, dass der auch relativ viel Spaß machen kann. Also ich kann verstehen, wenn Merlin sagt, dass es nichts für ihn ist, aber ich glaube, das könnte schon ganz cool werden. Ja, wie gesagt, ich glaube, bei mir geht es hauptsächlich um sowas wie Artstyle, Humor und alles andere. Ja, der Artstyle gefällt mir auch ehrlich gesagt nicht so sehr. Aber ich hab ja so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen cool beatmete Bewegung, ein bisschen Ratchet & Clank Gameplay, das würde mir ehrlich gesagt sogar schon reichen, das glaube ich, dass es einfach ein gutes Spiel wird, ja. Ja, definitiv, wie gesagt, da müssen wir vielleicht einfach nochmal schauen, was da letztendlich draus wird. Also wie gesagt, cool kann es durchaus werden und rein vom Gameplay her könnte es mich auch interessieren, wie gesagt, ist ja auch relativ egal. Dann gab es noch Halo 1 bis 4, glaube ich, was noch relativ groß ist, worüber wir reden müssen. Beziehungsweise Halo 5 Guardians. Ich meine, Halo 5 Guardians war in dem Sinne keine neue Nachricht. Halo 1 bis 4, diese Complete Edition, da ist ja noch alles mögliche andere mit drin. Das war schon relativ groß. Ich glaube, da haben sich auch viele Leute drüber gefreut. Hat natürlich auch wieder für mich persönlich keinerlei Bedeutung. Ist aber trotzdem an sich schon ein ganz gutes Angebot. Das müssen wir mal warten, wie irgendwie da der Preispunkt sein wird. Aber wenn sie das als Vollpreisspiel verkaufen mit dem kompletten Inhalt, sie haben ja auch schon gesagt, es gibt Grafik-Updates und man kann sämtliche Multiplayer-Karten quasi in dieser Version quasi zusammenspielen und so ein Kram. Also es gab schon einiges, was sie damit gemacht haben. Also nicht einfach nur so eine Remastered-Version mit so irgendwie alle vier Spiele in einer Box, und das ist schon wesentlich mehr. Da haben sie schon was richtig Großes draus gemacht und entsprechend Gutes auch angekommen. Insgesamt auf jeden Fall cool. Also, wie gesagt, für mich ja eh völlig irrelevant, aber definitiv eine coole Sache, dass sie das in der Art und Weise machen. Gerade jetzt auch nochmal, wenn man sich anguckt, wie lange Halo jetzt schon existiert als Franchise, dann ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, vielleicht einfach nochmal wirklich ein halbwegs aktuelles Remake von den ersten vier Titeln zu haben und das auch alles zusammen in einer Box, dass man die einfach spielen kann, bevor 5 rauskommt. Insgesamt auf jeden Fall super cool. Muss man, wie gesagt, den Preis abwarten, wenn es jetzt $150 kostet, dann ist wieder was ganz anderes, aber ich gehe einfach mal davon aus, sie werden das zum normalen Vollpreis verkaufen und dann ist es echt eine spannende, coole Sache auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall extrem viel Value und ich meine, sie haben ja auch extra, glaube ich, die Halo 5 Ankündigung vorverschoben, weil sie schon wussten, alle erwarten, dass es kommt und sie sagen jetzt einfach schon mal, nee, es kommt erst nächstes Jahr. Damit ist das schon mal erstmal raus, dann können die Leute, das war so ein bisschen, glaube ich, für Halo-Fans so ein kleiner Dämpfer, aber dann können wir uns sozusagen auf die E3 konzentrieren, alle wissen das schon im Hinterkopf und erwarten jetzt nicht die ganze Zeit, oh Gott, wo bleibt jetzt Halo 5? Von daher ist es okay und ich meine, wie du schon gesagt hast, wenn das als normaler Vollpreistitel verkauft wird, das ist extrem viel Value für das Geld, was da drin ist. Ich meine, sie haben ja gesagt, es sind alle Multiplayer-Karten, die jemals in einem Halo drin sind, sind alle mit drin. Ich bin jetzt kein Experte von Halo, aber viele sagen ja, zum Beispiel der Multiplayer von Halo 2 soll extrem awesome gewesen sein damals. Das hat sozusagen den Shooter-Multiplayer auf Konsolen revolutioniert damals. Und sie so wollten auch alles unangetastet lassen, vom Balancing, alles mögliche, rein grafisches, technisches Update, 1080p, 60 frames per second, haben sie gemeint. Und ich meine, selbst Halo 4 ist noch nicht so alt und dementsprechend, wenn du dann sozusagen alle vier Spiele jeweils für 15 Euro kriegst und die ganzen Multiplayer-Dings und da hatten sie ja, glaube ich, auch noch was Exklusives mit der Halo-Serie, die Käufer klingt, glaube ich, gegen die erste Folge kostenlos oder sowas. Bin mir nicht mehr sicher, quotet mich das nicht. Die ganze Serie, also oder die ganze Serie sogar. Sagen, die ganze Serie kriegst du kostenlos, ja. Und dementsprechend, ich denke, für Halo-Fans, ja, gibt's nichts Besseres, um die Wartezeit auf Halo 5 zu überbrücken, also. Und für Leute, die noch nie Halo gespielt haben, ist es vielleicht auch ein ganz guter Weg, um Halo kennenzulernen. Definitiv, ja. Coole Sache auf jeden Fall, finde ich auch. Also, wie gesagt, ich bin ja ein großer Halo-Fan, ich bin sogar recht Halo-kritisch im Normalfall, aber das finde ich ist so ohne Einschränkung cool einfach. Gut für Leute, die vielleicht, wie gesagt, Halo noch nie gespielt haben und sonst auch für Leute, die es nochmal erleben wollen. Coole Sache, definitiv. Dann vielleicht noch etwas, über das wir reden sollten, ist quasi in dem, ja, im derzeitigen Indie-Boom oder wahrscheinlich schon so ein bisschen am Ende, hat sich jetzt auch Microsoft nochmal so ein, zwei Titel gesichert. Dazu gab es insgesamt, finde ich, auf der E3 relativ wenig. Da gab es letztes Jahr einen wesentlich größeren Fokus auf die Indies. Aber es gibt ein Spiel, das angekündigt wurde von Moon Studios, das nennt sich Ori and the... Wie heißt es nochmal? Habe ich den vollen Titel aufgeschrieben. Ich habe mir einfach nur geschrieben, Ori and... Ori and the Blind Forest heißt es. Ah, genau, richtig, The Blind Forest, ja. Ja, das sah super cool aus auf jeden Fall, muss ich sagen. Artstyle über jeden Zweifel haben. Am Anfang, glaube ich, war eigentlich so ganz klar, was das jetzt eigentlich ist. Es ist sowas wie diese Projekte von Ubisoft eben, Valiant Hearts. und Child of Light quasi, die so in-house, aber indie-mäßig entwickelt werden, oder ist ein richtiges Indie-Spiel. Mittlerweile ist Klasse auf jeden Fall ein richtiges Indie-Spiel. Moon Studios ist einfach ein kleines Indie-Studio, sieht aber vom Artstyle her wunderschön aus. Vergleich mit Child of Light bietet sich, glaube ich, an vom Stil her. Und Vergleich war vergleichbar schön auf jeden Fall auch. Sieht definitiv cool aus. Man weiß natürlich noch fast nichts über das Spiel an sich. Sieht ja aus wie so ein 2D, also ein 2D-Sidescroller so ein bisschen. Ja. Bin ich mal gespannt drauf, was daraus wird auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall cool aus. Also wäre jetzt so der Anfang vielleicht auch von ein paar größeren und interessanteren Exklusivtiteln indie-mäßig für die Xbox One. Muss natürlich auch erst alles abwarten, aber sah auf jeden Fall cool aus. Ja, was mir auf jeden Fall gefallen hat, ist, dass es einen sehr starken Team Ico-Vibe hatte. Also ich habe sofort so einen Parallelen so ein bisschen zu The Last Guardian, was irgendwie immer noch in Versenkung verschwunden ist, und Ico so ein bisschen im Hinterkopf. Und sah auf jeden Fall auch artistisch sehr beeindruckend aus, und ich bin gespannt, was jetzt am Ende der zwei rauskommt. Ja, definitiv. Also sah definitiv cool aus, ja. Dann gibt's noch so ein paar andere Sachen, die, glaube ich, auch noch ganz interessant sind, aber insgesamt, wo wir nicht so wahnsinnig viel zu sagen können. Ich meine, es gab Crackdown auf jeden Fall. Da hat sich Henrik, der mit uns geguckt hat, recht positiv drüber geäußert, sagte mir persönlich gar nichts. Ich glaube, bei dir ist ähnlich, ne? Ich weiß, es ist Crackdown, wenn ich mich richtig erinnere, ein Exklusivtitel für die erste Xbox, auch für die Xbox 360 war. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das sagt eigentlich schon alles darüber aus, wie groß mein Interesse an diesem Spiel ist. Der Trailer hat mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht vom Hocker gerissen. Es scheint jetzt ein Multiplayer-Shooter zu sein. Keine Ahnung. Ich muss sagen, was mir nicht so... Also, ich war nicht besonders beeindruckt von dem Trailer, muss ich sagen. Ja, ich auch. Es sah grafisch nicht so besonders interessant aus. Das war so ein CGI-Trailer, oder nicht? Ja, aber man hat ja schon vom Stil her gesehen. Also, es war ja so leicht angedeutete Cell-Shading-Grafik, aber nicht so ganz durchgezogen, was sehr, sehr odd wirkte, finde ich. Es war nicht dieser volle Comic-Stil, den man jetzt zum Beispiel von Borderlands kennt, sondern, wie gesagt, so ein Mischmasch. Und alles andere war auch so, also irgendwie schwer zu sagen. Also, mich hat es persönlich nicht vom Hocker gehalten. Es ist anscheinend Open World auch, wie GTA. Ja, klar, so sah es ja auch aus, ne? Wie gesagt, ich meine, so wie es aussah, war es quasi so Multiplayer, kooperativ, mehrere Leute zusammen müssen irgendwie einen Auftrag erfüllen. Ich glaube, in dem Trailer ging es jetzt spezifisch darum, um irgendeinen Gangboss quasi in seinem Hochhaus irgendwie um die Strecke Und zwar möglichst Möglichst bescheuert anscheinend. Ich weiß nicht, ob es wirklich das Ziel war, aber es war dann halt irgendwie mit einem Benzintanker irgendwie die nur umfallendes Hochhaus, das man vorgesprengt hatte, hochfahren und den dann irgendwie mit einem Sniper explodieren zu lassen auf Höhe des anderen Hochhauses. Ja, das Ding ist ja, wenn es David Cry gewesen wäre, hätte es gepasst. Aber so habe ich irgendwie das Gefühl, komisch. Ja, allerdings. Ja, es war komisch. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich kann es auch nicht genau sagen. Also, richtig interessant war es auf jeden Fall nicht, aber... Er hat ja seine Fans anscheinend, Henrik. Hat anscheinend seine Fans, definitiv, ja. Und ich meine, jedem kann sein. Wir wollen hier als Podcast ja auch niemandem vorschreiben, was er zu mögen hat. Nee, wie gesagt, Henrik fand es auch anscheinend ziemlich cool, weil er die anderen Spiele auch cool fand. Andererseits war Henrik auch 50 Cent Bulletproof geil. Ja, aber ich meine, das fand er halt so trashig lustig. Ich weiß, ne? Das war jetzt auch nur ein Scherz. dann doch ein Spiel, zu dem wir vielleicht ein bisschen was sagen, ist Phantom Dust, beziehungsweise wo wir zugeben, dass wir da nicht viel zu sagen können. Phantom Dust ist ein Remake. Frage ist, wie viele Leuten das tatsächlich in unserem Hörerkreis was sagen wird. Das ist ein Titel, der nie erschienen ist in Europa. Der ist rausgekommen für die ursprüngliche Xbox in Amerika, und als sie dann angekündigt haben, das während der Pressekonferenz, dann war das auch wirklich so, es ist so eine große IP, irgendwie sowas, wir freuen uns, sie wiederbeleben zu können, wir sind so gespannt, und dann waren alle so, was ist das jetzt genau? Und dann kam ein CGI-Trailer, der ehrlich gesagt so eher nach irgendeinem Beat'em-up aussah. Was dann letztendlich nicht der Fall war. Und am Ende hieß dann eben Phantom Dust, und wir gucken uns alle dran und sagten so, hä, was? Und wie gesagt, das ist ein Titel, der damals für die erste Xbox erschienen ist, allerdings nur in Amerika, nicht in Europa, deswegen kennt das ja auch so gut. Und der ist auch in Japan erschienen, also war ein internes in Japan, also soviel ich weiß, ist sogar der, also ist es von Microsoft Japan Studios sozusagen damals gepublished worden. Okay. Und das war damals sozusagen eines der Spiele, womit sie anfangen wollten, die Xbox in Japan zu etablieren. Der Director, den kennen viele vielleicht als, den Director von Panzer Dragoon für den Sega Saturn, Yukio Futatsugi. Und das war so damals so einer der wenigen Japan-exklusiven, sage ich jetzt mal, Xbox-Spiele. Und der kam wie gesagt nie in Europa raus. Und da die Xbox ja auch region-locked war, wie alle anderen Konsolen damals auch, muss ich auch sagen, ich meine, ich hatte nicht mal eine Xbox, aber der Kelch ging völlig an mir vorbei. Ja, allerdings. Es soll aber ein cooles Spiel gewesen sein, ja, was ich jetzt im Nachhinein drüber gelesen habe. Ja. Ich habe jetzt, klingt ich spannend. Kenne jetzt das Spiel halt leider nicht, aber wenn es jetzt irgendwie so ein bisschen auch so, keine Ahnung, ist das schwer zu vergleichen, weil man keine Ahnung hat, was das Spiel eigentlich ist, aber japanisches Actionspiel ist an sich jetzt erstmal nicht uninteressant, sagen wir mal so. Nö, also vor allem klang es so relativ komplex, was irgendwie die einzelnen Spielelemente angeht und so ein Kram. Es sah anscheinend recht gut aus, es war nicht unbedingt der größte Kritikererfolg, aber es hatte, glaube ich, eine solide 80 irgendwas um den Dreh, 80 bis 85 auf Metacritic. Das heißt also, definitiv auch kein schlechtes Spiel gewesen. Jetzt sind wir mal gespannt, wenn es für den Rest der Welt ebenfalls kommt, dann mal gucken. Vielleicht findet es ja durchaus seine Fans und da es auch ein Remake ist, verpasst man auch nichts, wenn man das erste Spiel nicht gespielt hat. Von daher vielleicht echt noch ganz interessant. Ja, da wurde noch was zu Forza Horizon 2 gesagt. Ja... Weiß ich auch nicht, Forza Horizon 2. Ich meine, Forza Horizon 1 soll super gewesen sein. Der zweite Teil sah auch super aus. Ohne Frage. Was man jetzt davon gesehen hat. Ansonsten ist halt ein Rennspiel, ne? Interessiert ja, mich. Ja, ist halt, ist vor allem halt nicht Turn 10, die ja eigentlich die großen Forza-Spiele entwickeln, sondern ist ja Outsourced und ist ja auch ein bisschen mehr arcadisch als jetzt das mehr auf Simulation getrimmte Forza Motorsport, also das eigentliche. Ich meine, das ist eigentlich cool für Rennsportfans. Ich meine, das Problem mit, wenn man das jetzt in Relation zu Sony sieht, ist ja eben, dass Microsoft zumindest mit Turn 10 einen Entwickler dabei hat und, oder auch viele Entwickler dabei, die in einem guten Rhythmus ihre Rennspiele rausbringen können, während du wahrscheinlich noch jahrelang auf das neue Gran Turismo warten musst. Das ist ja auch so das größte Manko der Gran Turismo-Reihe. Das ist eben so, naja. Ja, wie ist das, sagt man ja immer, während die Leute von Gran Turismo irgendwie sich unter den Wagen begeben und irgendwelche Schrauben fotografieren, damit es auch richtig gut aussieht, versuchen sie es halt wenigstens, die von Turn 10 auch rauszubringen. Ich meine, nichts gegen diese Dedication von Polyphony. Ich glaube, das ist etwas, was warum viele Leute Gran Turismo geil finden, aber die Warterei ist halt irgendwann dann doch ein bisschen übertrieben, vor allem wenn dann das Spiel so immer noch dann nicht ganz fertig wirkt, wenn es rauskommt. Also. Das schon allerdings. Ich meine, vor allem wenn man sich, manchmal hat man einfach das Gefühl, sie verrennen sich halt irgendwie. Richtig, weil also ganz fertig meine ich im Sinne von, nur die Hälfte der Wagen hat ein Schadensmodell, weil sie jeden Wagen wahrscheinlich einzeln geschrottet haben, um zu gucken, wie dieser Wagen kaputt geht. So nach Motto. Ja. Also. Sie können es manchmal ein bisschen übertreiben, das denke ich, ist definitiv der Fall, ja. Dann gab es noch Fable Legends. Schwer einzuschätzen, finde ich. Hat mir persönlich überhaupt gar nicht gefallen, muss ich sagen. Weder vom, ja gut, Grafikstil kann man drüber streiten und reden, aber auch allein vom Spielkonzept her scheint ein Koop-Metzelspiel quasi zu sein. Es gibt, was quasi das Ganze vielleicht ein bisschen interessanter macht, ist, dass man da eben mit 4 Leuten, so wie man es jetzt im Trailer gesehen, unterwegs ist. Und es gibt aber quasi einmal den Bösewicht, also einmal den, der das Böse spielt. Der hat so eine Art Dungeon Master-Übersichtsmodus und kann eben Monster in die Sachen bauen, Obstacles reinpacken und so ein Kram. Also das heißt, also der kann so ein bisschen den Weg versperren und spielt eben als Gegenspieler gegen die Heldentruppe, die da eben zu viel durchbrettert. Trotzdem, insgesamt muss ich sagen, sieht's eher Larifari aus. Sieht nicht aus nach einem besonders großen, krass gepolischten Titel, sondern eben was man für ein bisschen weniger Geld nebenher raushaut. Ja, nicht so wahnsinnig spannend für mich, muss ich sagen. Weiß ich, bei dir war es wahrscheinlich ähnlich. Ne? Ja, aber ich habe ja Fable 2 gespielt, das einzige Fable, was ich gespielt habe. Und ich muss sagen, ich mag den Artstyle von Fable einfach nicht. Also es ist so ein bisschen so wie Shrek, glaube ich, trifft's ganz gut. Der Artstyle, und der gefällt mir einfach nicht so. Und jetzt auch das, was ich im Trailer gesehen habe, das Gameplay sah nicht besonders, tiefgehend und ansprechend und anspruchsvoll aus. Und ich glaube, etwas für die Jüngeren unter uns, glaube ich, könnte das ganz spannend sein. Auch das mit dem Villain und so weiter. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, ob das jetzt so ein reines Multiplayer-Spiel ist oder ob du jetzt wirklich den Villain dann theoretisch über die komplette Singleplayer-Kampagne, wenn es sowas denn überhaupt gibt, dann spielen kannst. Ja. Was zumindest aus dem, was sie gezeigt haben, nicht wirklich sichtbar wurde. Ich meine, man hat schon gemerkt, es ist auf jeden Fall Fable, der Grafikstil war auf jeden Fall ja unübersehbar. Das ist das erste Fable ohne Molyneux, was jetzt auch nicht sagen muss, weil Molyneux ist auch nicht dafür gesorgt, dass Fable-Dings jetzt extrem episch geworden ist. Ja, keine Ahnung, also mich interessiert es ehrlich gesagt auch nicht. Könnte für bestimmte Leute ganz interessant sein, aber hat mich jetzt überhaupt nicht vom Hocker gehauen. Ja, ich meine, andererseits natürlich klar, kann mir vorstellen, das Spiel auf einem Koop einfach Spaß macht, weil Spiele im Koop sind eigentlich immer lustig. Richtig, ja. Und gerade wenn das irgendwie sowas ein kooperatives Gameplay sich durch ein Level schnetzelt und so ein Kram, klar, das ist irgendwie ein relativ, sagen wir mal, ungefährliches Konzept, weil das eigentlich immer ganz gut funktionieren kann. Ja, und da muss man jetzt einfach mal schauen, was aber dann letztendlich draus wird, also wie gut es wirklich wird. Ja, und dann gab es natürlich noch ein bisschen was zu Project Spark. Stimmt. Einfach einen neuen Trailer. Auch das ist so, ich wundere mich ein bisschen, warum es noch nicht draußen ist. Ich glaube, die Beta ist ja schon am Laufen. Beta läuft schon, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, weiß ich auch nicht. Also irgendwie, sie haben es vielleicht ein bisschen zu früh vorgestellt, es klang damals sehr cool, es klang damals gerade zum Launch irgendwie sehr interessant und cool und die Zeit ist jetzt abgelaufen. Mittlerweile frage ich mich ein bisschen, für wen das wirklich noch groß sein soll, weil es eben eher wie ein Gimmick-Launch-Spiel aussah, als wie ein richtig großer Titel. Sieht immer noch interessant aus, rein vom Gameplay her, was möglich ist, aber ich habe ja schon einfach gesagt, es hat halt eben so ein bisschen, es hat so diesen ja, das Gimmick-Feeling einfach, es klingt, ich habe nicht so das Gefühl irgendwie, dass es so jetzt das neue Minecraft für die PlayStation wird, sondern es ist eher einfach so, das spielt man halt ein bisschen, für die Xbox, ja. man spielt es halt ein bisschen, das macht auch bestimmt Spaß, aber ja, ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Ob das so sein Publikum finden wird, bin ich mal gespannt. Ich habe ja einen Kumpel, der die Beta jetzt gespielt hat und auch gemeint hat, das sei ziemlich spaßig und sei auch ziemlich cool und so weiter. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch für Leute, die kreativ sein wollen, auf jeden Fall auch ein gutes Spiel ist. Ich weiß halt nicht, ich kann mir halt irgendwie noch schwer was darunter vorstellen, wie die Möglichkeiten jetzt wirklich sind, wie tiefgehend man das jetzt bauen kann. Ist es dann eher ein bisschen wie Little Big Planet Style oder was ist dann eigentlich alles? Also es ist noch ein bisschen schwierig für mich. Ich glaube, wenn ich mich näher damit befassen würde, würde ich wahrscheinlich auch mehr dazu wissen einfach, aber... Ja, definitiv. Also klar, es ist halt wirklich so die Frage. Ich meine, an sich finde ich die Idee ganz cool, dass du halt eben ein bisschen interessanteres und umfangreicheres Gameplay hast, dadurch, dass du quasi baust und dann eben das Gebaute später auch dann im Gameplay integriert halt nutzen kannst, ne? Also du die Levels, die du baust und die Challenges, die du baust und sowas dann auch anderen Leuten zur Verfügung stellen kannst und verändern kannst und sowas, ist ja auch quasi so dargestellt, dass du eben so ein bisschen Koop spielst, dass quasi der eine eben sein Level baut und dann eben eine Freundin von sich das durchspielen lässt und dann spielt er danach ihr Level durch und sowas. Der ganze Gedanke ist ja auch echt ganz cool, dass man eben spezifisch so ein bisschen Little Big Planet-mäßig quasi Level für Freunde erstellen kann mit einem gewissen Stil und die dann eben da durchbrettern lässt. Das ist schon ganz cool. Fraglich, wie viele Möglichkeiten das halt wirklich gibt und wie viel, ja, also. Man ist auf jeden Fall schon so aus, jetzt mehr möglich als Little Big Planet, wobei Little Big Planet natürlich. Das auf jeden Fall. Ja, klar. Immer noch, das macht halt das meiste seinen Möglichkeiten, aber natürlich nicht darauf ausgelegt, ist jetzt riesige 3D-Welten damit zu erstellen. Das ist natürlich. Absolut, ja. Und dann, wenn wir, ich weiß nicht, wir nehmen jetzt einfach nochmal Inside mit rein. Das ist zwar nur Time-Exclusive, aber ich meine, da kann man ja nochmal kurz was zu sagen. Nachdem du vorhin gesagt hast, auch Time-Exclusive zählt, nicht? Ja, ich weiß, Time-Exclusive, ja, dann lass was auch raus, du hast völlig recht. Ich habe es hier noch auf meiner Liste mit stehen, weil wir vorhin erst rausgefunden haben, dass es Time-Exclusive war. Dann würde ich sagen, ja, du hast recht, lass es aber weglassen. Und dafür reden wir jetzt einfach noch so ein bisschen zusammenfassend quasi über die Microsoft-Pressekonferenz an sich. Ja, wie fandst du sie zusammengefasst? Was hat dir gefallen, was hat dir nicht so gefallen? Wie hast du das Gefühl, ist so die allgemeine Einschätzung? Wie ist die Pressekonferenz gelaufen? Wie ist die angekommen? Ich fand sie solide. Sie haben sich, also Phil Spencer hat gleich am Anfang gesagt, ihr werdet 90 Minuten einfach nur Games sehen und das Versprechen hat eingehalten. Wir haben wirklich eigentlich keine Minute Sachen zu Hardware, zu Xbox Live, zu sonst irgendwas gehabt. Das waren wirklich einfach 90 Minuten runtergespült von Spiel zu Spiel zu Spiel zu Spiel. Dementsprechend war es extrem angenehm zu gucken. Sie hatten meiner Meinung nach überraschend viele Third-Party-Spiele auf ihrer Konferenz. Ja. Das ist mir dann sofort aufgefallen, weil ich das Gefühl hatte, ja, was hat denn Sony jetzt eigentlich noch von Third-Party-Spielen da? Also, ich meine, wir werden über die Titel jetzt noch näher reden, aber ich kann ja mal kurz ausmachen, was alles da war. Also Call of Duty war da, Assassin's Creed war da, Division war da, Tomb Raider 2 Reveal war da, Dragon Age Inquisition war dort, Witcher 3. Also ungefähr alles, was ich so ungefähr im Kopf hatte, was demnächst irgendwie relevant sein könnte im Third-Party-Bereich, war bei Microsoft. Ja. Das ist auf jeden Fall, war für mich sehr überraschend. Es gab auch bei Microsoft dann relativ wenig Spieleankündigungen. Ich meine, wie gesagt, es gab halt Scalebound und das, was wir halt so ein bisschen auch erwähnt haben. Und da habe ich ehrlich gesagt auch vorher ein bisschen mehr erwartet, aber keine Ahnung. War halt nicht so, hat jetzt auch dem Ganzen jetzt nicht, den Ganzen nicht schlechter gemacht, halt mal so. Im Gesamten würde ich aber sagen, gutes Pacing, haben sich aufs Wesentliche konzentriert, haben auch dem komischen Chef von ihrem Marketing- und Strategy-Dings nicht reden lassen, was, glaube ich, eine ganz gute Idee war. Ja. Weil er sich im Nachhinein nämlich nochmal gesagt hat, das habe ich dir ja gar nicht erzählt, aber er hat sich nochmal im Interview geäußert und meinte, seine Vision war immer noch richtig. Ja. Geil. Wo ich mir dann innerlich schon gedacht habe, Phil Spencer steht wahrscheinlich irgendwo in der Ecke und denkt sich, ich muss den Typ irgendwie loswerden. Zumindest darf er nichts mehr sagen, öffentlich. Ja, ich würde einfach sagen, es war definitiv meiner Meinung nach eine gelungene Pressekonferenz für Microsoft. Ich meine, ich kann jetzt halt nicht viel dazu sagen, es gab nicht viel Kontroverses, nicht Ding, weil es waren einfach eine gute Pressekonferenz mit vielen Spielen, man hat viel gesehen. Ja. Und ich denke, auch wenn ich mir die Reaktionen, sage ich mal, in den großen Foren anschaue, vor allem NeoGAF, kam sie, also niemand war jetzt unglaublich gehypt davon, NeoGAF ist nicht down gegangen deswegen, aber alle waren zufrieden, weil sie haben Games gesehen und das ist, glaube ich, das Wichtigste für die meisten gewesen. Ich glaube, so kann man ziemlich gut zusammenfassen, ja. Also ich muss auch sagen, ich fand, es war einfach eine solide, gute Pressekonferenz. Sie hat durchaus Spaß gemacht, weil, wie du schon gesagt hast, es war vor allem einfach wirklich komplett einfach nur Games. Es waren keine riesen spektakulären Nachrichten dabei, keine großen Reveals, nichts, wo man jetzt irgendwie im Nachhinein sagen könnte, wow, das war richtig geil. So, dass man irgendwie plötzlich ein Spiel gesehen hat, das super spektakulär und cool war, wo keiner vorher mit gerechnet hat. Was aber auch, wie wir schon vorhin gesagt haben, immer schwieriger wird. Es gibt immer mehr Leaks irgendwie und das macht ja das Ganze auch, tut dem Ganzen schon ein bisschen Abbruch. Aber es war einfach eine grundsolide, gute Konferenz. Gerade jetzt auch im Vergleich zum letzten Jahr. Ich muss auch sagen, ich fand Phil Spencer dieses Jahr auch gar nicht so unsympathisch, wie ich ihn jetzt letztes Jahr gefunden habe, muss ich sagen. Also, ich fand es auch ganz gut, dass sie das so eingebaut haben, dass er auch am Anfang, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal bei einer Pressekonferenz gesehen habe, er hat gleich am Anfang gesagt, so ja, so ein bisschen, ja, ich weiß, alle reden viel über diesen Konsolenkrieg und so, aber das ist mir eigentlich egal. Wir alle hier, auch unsere Kollegen und Freunde bei Nintendo und Sony sind hier, um Entertainment zu bieten für die Spieler und alle und blabiblub. Also das fand ich eigentlich schon ganz sympathisch, wie er das so dann gesagt hat. Ja. Dass sie das dann so eingebaut haben, dass die Developer dann so kurz sagen, ja, was sind so ihre Lieblingsspiele und so, und dass da auch nicht dann irgendwie, wo man das Gefühl hatte, naja, natürlich nennen sie ja jetzt Xbox-Spiel, sondern keine Ahnung, der Typ von Forza Horizon 2 sagt halt, naja, Mario Kart ist halt mein Lieblingsspiel, ist auch okay so, und das hat ja so ein bisschen so diese Boundary bricht und einfach sagt, naja, wir wollen hier alle nur, dass alle irgendwie Spaß dran haben, und das fand ich eigentlich schon ganz cool. Also wie gesagt, es gab eigentlich nichts in der Pressekonferenz, wo man sagen könnte, okay, das ging jetzt voll in die Hose, Microsoft ging, war auch, wie gesagt, nichts, was jetzt voll over the top awesome war, aber wie gesagt, einfach nur gut und solide. Ja, wie gesagt, ich glaube, das Ding war einfach, dass man gerade im Vergleich zum letzten Jahr eben einfach sagen muss, das hat gut funktioniert. Definitiv. Also, ich meine, letztes Jahr haben sie auch nur Spiele gezeigt, aber da gab es halt noch diese ganzen Diskussionen dann um die Pressekonferenz rum, wegen, wie sieht's aus mit Always Online und das ganze Zeug, was sie ja auch nicht in der Pressekonferenz gesagt haben, aber dann halt danach raushauen mussten. Ja. Und da ging ja dann erst das große Theater los. Das hatten sie dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Und ich meine, dass man jetzt nach der Nachricht, dass Kinect jetzt draußen ist, erwarten konnte, dass Kinect keine große Rolle mehr spielen würde in der Pressekonferenz. Ich glaube, sie haben Kinect nicht einmal erwähnt. Also nicht mal so von wegen, ihr könnt jetzt auch eine Xbox ohne Kinect kaufen, aber mit Kinect habe ich trotzdem mehr Value. Also nicht mal das. Also es war einfach wirklich, als wäre Kinect nie da gewesen. Ja, vielleicht nicht ganz so, aber schon, es ging schon nicht mehr. Sie hatten ja auch sowas wie zum Beispiel Just Dance oder Dance Central oder was auch immer das war. Das stimmt natürlich. Also so ein bisschen was Kinect hatten sie schon drin, aber sie haben auf jeden Fall nicht spezifisch drüber geredet. Also sie haben Kinect nicht nochmal extra erwähnt, da hast du auf jeden Fall recht. Also es gab nicht nochmal irgendwie sowas, wo man jetzt sagen musste, so, hey, Kinect gibt's jetzt zwar nicht mehr, oder beziehungsweise gibt es ein Bundle ohne Kinect, aber es lohnt sich immer noch, das Kinect mitzukaufen, weil das haben sie wirklich gar nicht gemacht. Ich glaube auch wirklich, um niemanden zu verärgern. Einfach solide, du hast recht. Also sie waren einfach halbwegs sympathisch. Und das ist jetzt im Vergleich zu den letzten anderthalb Jahren irgendwie so jetzt auf den Konsolen-Launch hin schon, finde ich, auch eine Leistung, was Positives, weil mir waren sie sehr lange Zeit sehr unsympathisch auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Und ich meine, sie müssen auf jeden Fall auch noch daran arbeiten, um den Kredit auch wiederzukriegen. Also, nee, so ohne Frage. Aber ich meine, das war schon mal ein erster richtiger Schritt. Definitiv, ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Sony. Ja. Die waren dann als nächstes an der Reihe. Dazwischen waren dann noch ganz am Abend, in der Nacht. Ja, genau. Also, Merlin hat nicht mehr durchgehalten. Ich habe nicht mehr durchgehalten. Also sie waren dann als nächstes an der Reihe von den Großen. Dazwischen waren noch EA und Ubisoft. Das war dann irgendwann morgens um 3, dass dann Sony losging. Ich wusste schon, das geht auf jeden Fall bis 5. Und ich habe es dann nicht mehr durchgehalten, weil ich am nächsten Tag noch einiges zu tun hatte. Und gesagt habe, naja, dann stehe ich einfach morgen lieber ein bisschen früher auf. Penne jetzt quasi, gehe jetzt schlafen, weil ich schon wusste, wenn ich um 5 ins Bett gehe, dann ist mit Pennen auch nicht mehr viel. Dann gehe ich lieber jetzt pennen und habe dann irgendwie meine Ruhe morgen, kann das dann morgen in Ruhe zum Frühstück gucken. Genau das habe ich dann auch gemacht. Das war, glaube ich, auch die bessere Entscheidung, weil verpasst habe ich dadurch eigentlich auch nichts. Und Sony war, ja, fast ähnlich, was jetzt irgendwie Exklusivtitel angeht. Richtig große waren da auch nicht dabei. Es gibt einfach nicht mehr so viele Exklusivtitel. Ich glaube, wenn wir nachher zu Nintendo kommen, dann ist das nochmal was anderes. Aber Nintendo, und das werden wir später dann auch nochmal ein bisschen ausführlicher erwähnen, ja, hat auch hauptsächlich nur Exklusivtitel und wenig Multi. Bei Sony war es ähnlich wie bei Microsoft. Sie hatten auch relativ viele Leute dann doch noch auf ihrer Bühne, auch von den Third-Party-Leuten. Was First-Party-Titel bzw. Exklusivtitel anging, gab es nicht so wahnsinnig viel. Dafür gab es auch einige relativ coole. Was Sony definitiv anders gemacht hat, war einfach, dass sie doch noch ein bisschen mehr über andere Dinge geredet hat, als es jetzt bei Microsoft der Fall war. Sie hatten nicht nur Spiele, sie hatten auch noch das mittlerweile umbenannte PlayStation TV. Sie hatten noch kurz was zu Project Morpheus, aber auch nur wirklich sehr kurz was zur PlayStation Kamera. Sie hatten was zu Fernsehen und so ein Kram. Sie machen eine neue Serie. Free-to-Play-Titel hatten sie auch noch drin. Free-to-Play-Titel hatten sie noch drin, du hast recht, ja. Aber ich würde sagen, steigen wir gleich mal ein mit den Exklusivtiteln. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich spannendste für uns beide. Machen wir mal am Anfang. Und das das ist natürlich das jetzt mittlerweile nicht mehr Project Beast heißende, sondern als Bloodborne bekannte neue Spiel von FromSoft. Da waren ja vorher schon wieder dann auch so GIFs und Screenshots geleakt, die dann aber letztendlich, also ursprünglich quasi, als die Sony-Konferenz dann geehrt ist, überhaupt gar nicht zu dem Trailer passten, die wir dann gesehen haben. Wir haben dann einen Trailer gesehen, einen CGI-Trailer, in dem kein Gameplay wirklich drin war, der schon sehr, sehr cool war auf jeden Fall. Wir haben eben den Namen erfahren, Bloodborne. Jetzt kurz danach ist eben jetzt auch der eigentliche ursprüngliche Trailer geleakt, aus dem eben auch die Screenshots stammten. Das war einer aus dem, der ursprünglich geplant war für die TGS letztes Jahr, den sie dann aber nicht veröffentlicht haben. Ein bisschen fragwürdig, warum sie den nicht dann dieses Jahr rausgehauen haben. Wahrscheinlich Leak ist auch so in Anführungsstrichen. Ich persönlich glaube, dass einfach FromSoft ihn dann irgendwie leaken hat lassen. Absichtlich, weil schon klar war, dass es jetzt einfach diese hässlichen Screenshots und halbbewegten GIFs irgendwie aus der Version, aus dem Trailer eben gibt. Dann kann man auch gleich einen Trailer rausbringen. Und der Trailer sieht super aus. Ja, der Trailer sieht super aus, aber viele haben schon gesagt, oder einige haben gesagt, es sieht einfach jetzt grafisch noch besser. Sie haben vielleicht gesagt, okay, wir lassen jetzt einfach wirklich erstmal und klar, wow. So Pre-Alpha-Footage. Also das muss jetzt. Ihr könnt euch den Trailer auf jeden Fall anschauen. Ich empfehle es euch sogar, den Trailer anzuschauen, also den geleakten. Aber ihr müsst euch aber bewusst sein, das ist auf jeden Fall ein Footage, das auf jeden Fall noch älter ist als das, was wir bisher gesehen haben. Und es könnte auch sein, dass es mittlerweile halt nicht mehr so aussieht. Natürlich ja. Würde ich trotzdem empfehlen, es anzugucken, weil es schon eine gute, sage ich jetzt mal, einen ersten Eindruck gibt, wie dieses Spiel ungefähr aussehen wird, auch Gameplay-technisch. Aber ja. Es wird schon einen Grund gehabt haben, warum sie es nicht gezeigt haben. Vielleicht waren sie noch nicht ganz zufrieden mit dem, wie es jetzt grafisch aussieht. Und man hat jetzt natürlich jetzt auch während der E3 nicht so viel neues Gameplay, also jetzt Gameplay gesehen, wie das vom jetzigen Bild. Aber das, was man gesehen hat, sah grafisch auf jeden Fall schon besser aus, als das, was man im Trailer gesehen hat. Aber trotzdem, der Trailer ist definitiv sehenswert, vor allem, weil er eben viel Gameplay zeigt und er mich eigentlich jetzt gerade, ich habe den jetzt, glaube ich, erst vor einer Stunde jetzt entdeckt, noch mehr gehypt hat, als ich es eh schon war. Ja, wollte ich aber jetzt eigentlich nicht unterbrechen. Du kannst ja. Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht mehr viel machen. Also ich wollte es eigentlich nochmal kurz zusammenfassen, worum es letztendlich geht. Also für all die es noch nicht mitgekriegt haben, die vielleicht auch einfach nur die Screenshots gesehen haben und daraus konnte man ja schon so einiges lesen quasi. Es ist definitiv kein Demon's Souls 2, was ja am Anfang relativ lange irgendwie Diskussion war. Wird es ein neues Demon's Souls, wird es eine Fortsetzung von Demon's Souls? Weil ja auch der Director, der ja Dark Souls 2 jetzt nicht mehr gemacht hat, der Director von Demon's Souls und Dark Souls im ersten eben, jetzt an dem Projekt arbeitet, haben auch viele gedacht, vielleicht wird es einfach ein Demon's Souls 2. Das ist nicht der Fall zumindest, dass es einfach eine Fortsetzung ist, im Geiste nicht mal. Es kann sein, dass es in derselben Welt spielt, das ist ja bei From Software und bei den Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2 Titeln ja auch nicht so ganz klar, ne, inwiefern die Universen jedenfalls auch zusammenhängen. Das sieht jetzt vom Grafikstil und von der Inspiration her eher so ein bisschen aus wie viktorianisches England. Es sieht so ein bisschen so düsterer Jack the Ripper mäßig aus, von den Waffen her, die Stadt, die man sieht eben so eine Art Zombie-Hunde, man sieht eben eine fast zombieartige Menschenmenge, die durch die Straßen zieht. Man sieht große alte Fachwerkhäuser. Das ist, wie gesagt, alles sehr düster. Gerade auch im Gameplay-Trailer sieht man eben in die Richtung. Also sieht schon absolut noch ein From-Software-Game aus, aber sieht eben nicht mehr so mittelalterlich inspiriert aus, wie das jetzt eben bei den ersten drei Titeln quasi der Fall war, wenn man jetzt Dark Souls, Dark Souls 2 und Demon's Souls nimmt. Sondern schon etwas anderer Stil, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Und glaube ich auf jeden Fall in der Hinsicht der spannendste Titel. Wie gesagt, es ist viel geleakt vorher, viele haben vermutet, dass man jetzt schon was sieht. Es ist ein bisschen schade. Ich glaube, es wäre ein Riesending gewesen, wenn sie es wirklich einfach exklusiv zack da gezeigt hätten und dann hätte man das erstmal davon gehört und was gesehen. Aber insgesamt trotzdem sehr, sehr spannend. Also ich glaube auch, dass wenn es kein Leak gegeben hätte, wäre, glaube ich, subjektiv die Sony-Pressekonferenz bei allen nochmal eine Stufe höher gewesen, glaube ich. Ganz einfach, weil also zumindest bei Hardcore-Gamern und auch bei Leuten wie uns, wir sind halt riesige Souls-Fans, wir sind super gespannt drauf, was From Software jetzt mit dem Spiel machen wird. Und ich glaube, es gab auch bevor das schon geleakt ist, schon Gerüchte, Sony sitzt auf der Demon's Souls IP, da könnte irgendwas im Busch sein, exklusiv vielleicht, aber um ehrlich zu sein, die meisten waren dann doch skeptisch, sagen, ja, weiß nicht, From jetzt nochmal was exklusiv für Sony und so weiter. Das ist schon ein großes Ding unter Hardcore-Gamern, definitiv. Und wenn sie das ohne Leaks durchgebracht hätten und ich habe ja damals schon gesagt, als geleakt ist, angenommen, keine Ahnung, Yoshi da kommt raus, so, ja, übrigens, wir wollen auch das Spiel hier vorstellen, das ist bedeutet mir sehr vielen Dings und alles so, hä, was ist los? Und dann liest das noch Miyazaki und dann From Software, die ganze Halle wäre ausgerastet. Also das wäre schon spektakulär geworden, wenn es so gekommen wäre. Und auch das, was ich jetzt bisher gesehen habe, klingt auch sehr gut, also man hat jetzt auch schon Interviews gehabt, weil, also das Spiel soll anscheinend schon Q1 2015 rauskommen. Sie haben in Japan jetzt auch gleich nach der E3 schon eigentlich mit der Promotion angefangen. Bloodborne war Cover-Issue von der Famitsu, von der Dengeki PlayStation. Es gibt super viele Interviews schon mit Miyazaki, der dann schon ein bisschen auf die seine Spiel oder auf die Philosophie des Spiels eingeht. Er sagt, er merkt natürlich, also also er hat auch schon selbst gesagt, sie sehen wahrscheinlich, dass das sieht aus wie die Spiele, die ich bisher gemacht habe, auch dieses Dunkle und so weiter. Und er ist aber darauf bedacht, dass es ein sehr schönes Spiel wird, weil er der Meinung ist, auch Darkness hat etwas Schönes an sich und so weiter. Ich glaube, jeder, der ein Souls-Spiel gespielt hat, weiß, was er damit meint. Mhm. Und er hat auch gesagt, er möchte, also vom auch der die Kämpfe sind an sich schon von der Mechanik her ähnlich wie Souls, aber er will, dass Spieler auf jeden Fall sich neu adaptieren müssen auf die Spielweise. Also er hat explizit erwähnt, dass man in Souls, dadurch, dass man die meiste Zeit ein Schild trägt, man relativ passiv spielen kann und damit auch gut spielen kann. Zumindest ich habe eben auch das Gefühl, zu aggressiv in diesem Spiel geht eh nicht. Und ich bin ja auch noch zumindest einer gewesen, der relativ passiv diese Spiele gespielt hat. Und er hat halt gemeint, er möchte halt, dass Spieler nicht mehr so passiv sind, sondern er möchte, dass sie nicht in dem Sinne aktiv sind, dass du wie in dem Devil May Cry rum Button smashst, sondern er möchte, dass du einfach proaktiver bist. Das ist ein bisschen mehr Gefahr in dem Sinne. Du hast kein Schild, du hast deine Shotgun anscheinend mit der linken Hand, die aber auch nicht dafür da ist, um im Fernkampf Sachen abzuballern, sondern die Leute, die Gameplay-Demo gesehen haben, meinten, das ist dann eher sowas wie, du musst dann versuchen, du stunst sie dann damit, öffnest dann vielleicht den Schlag oder dann die Möglichkeit für einen Nahkampfangriff. Du hast dann als Hauptwaffe anscheinend diese komische Cleave, die man auch im CGI-Trailer gesehen hat, die man zusammenklappen kann, und auch dieser Klapp-Effekt und was man damit anfangen kann, je nachdem, soll auch ein wichtiger Bestandteil der Kämpfe sein. Schwierigkeitsgrad meinte er, soll halt so sein, also er möchte auf jeden Fall dieses Rewarding-Gameplay, was wir aus den Souls-Teilen kennen, auch übernehmen. Und naja, ich muss einfach sagen, ich meine, klar, auch ich habe auch mit Mann drüber geredet, ich bin schon mehr ein Fan von dem Mittelalter-Setting an sich, ja. Aber um ehrlich zu sein, jetzt auch wieder mal neue IP, vor allem auch neue Art und Weise, dieses Spiel zu spielen. Mel hat es auch nicht gespielt, aber viele haben sich nicht in dem Sinne beschwert, aber ist auch gefallen, dass wenn man Dark Souls 1 gespielt hat, dass Dark Souls 2 einem zum Beispiel nicht mehr so schwer vorkam, weil man letztendlich genau das gleiche macht wie in Dark Souls 1. Wenn man es halt irgendwann mal konnte, dann konnte man es. Und jetzt die Art und Weise, sich dann neu anpassen zu müssen auf neuen Spielziel, klingt für mich aber interessant, weil ich das Gefühl habe, naja, dann muss ich einfach wieder ein bisschen neue Sachen rein investieren. Und ich habe halt Bock, mich dann diese neue Welt reinzuarbeiten und so. Also ist definitiv jetzt gerade, von dem alles, was ich auf der E3 gesehen habe, mein Most Wanted Game dieser E3. Ja, definitiv. Spannende Sache. Ich bin auch sehr gespannt. Ich kann mich da nur anschließen. Auch nicht unbedingt mein Setting per se, aber das ist mir fast egal. Das wird trotzdem super bestimmt. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter. Das nächste Spiel, glaube ich, was für durchaus auch nochmal relativ spannend für alle war Uncharted 4. Zugegebenermaßen haben wir da kaum was gesehen. Alle wussten, es würde kommen. Es war ja schon quasi klar, dass ein Uncharted 4 kommen würde. Es war schon angekündigt. Jetzt gab es den ersten Trailer, der im Nachhinein wohl jetzt gerüchteweise auch wirklich Ingame-Grafik war. Kann man nicht wirklich sagen, aber es scheint so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ja, sah cool aus. Scheint auch ein bisschen so einfach wirklich der Abschluss jetzt endlich der ganzen Sache zu werden. Was ja so, ja, mit 3 eigentlich hätte auch passieren können. Womit auch einige gerechnet haben, ehrlich gesagt, weil Naughty Dog eigentlich nicht dafür bekannt ist, IPs zu lange zu strecken. Allerdings, ja. Sieht jetzt auf jeden Fall ganz cool aus. Ich meine, 3 war auch super noch. Uncharted-Serie ist ja eh so ein bisschen, nicht über jeden Zweifel haben, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geliebte Franchise. Ja, wie gesagt, leider kann man noch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, weil einfach nicht viel bisher irgendwie zu sehen war. Genau, also ich denke, die Vermutung, dass es letzte ist, wurde jetzt auch davon geschürt, dass der Synchronsprecher von Drake, Nolan North, der hat auch schon so angedeutet, also er glaubt, also er weiß nicht, aber er glaubt, dass Naughty Dog danach keins mehr machen möchte. Mhm. Und ich meine, der Titel A Thief's End... Allerdings, deutet auch so ein bisschen in die Richtung. Richtig, natürlich, Thief's End, jetzt gibt's natürlich Spekulationen, wird Drake sterben, labiblub, glaube ich nicht, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein passender Titel und auch das, was ich so, was man im Trailer halt gehört hat, er redet halt mit Sully und dann so, come on, will you help me the last time, labiblub, also es hört sich wirklich schon danach an, okay, Uncharted 3 hatte kein Ende, wo man sagen könnte, okay, das schließt irgendwie die Franchise ab, aber das mit dem vierten, glaube ich, könnte es wirklich das Ende sein. Und ich meine, Neil Druckmann, also das wurde jetzt auch im Vornherein bekannt, weil er nicht wusste, wie das weitergeht, weil Amy Henning und der Game Director ja gegangen sind von Naughty Dog, wer jetzt eigentlich die Führung übernehmen. Jetzt ist halt klar, das Team von Last of Us, also Bruce Straley und Neil Druckmann, werden jetzt das Spiel directen zusammen wieder. Und Druckmann hat auch schon angedeutet in dem Interview letztens, dass sie neben Uncharted 4, dass das andere Team schon an einem neuen IP arbeitet. Und ich glaube, das ist etwas, worauf sich jeder Naughty Dog-Fan freut, weil alle wissen, Naughty Dog und neue IP passt einfach gut, egal was jetzt dabei rauskommt erstmal. Und und wenn es wirklich Ingame-Grafik war, dann war das extrem beeindruckend. Also viele haben schon gesagt, er läuft halt in diesen Dschungel rein und das könnte jetzt sofort der Übergang ins Gameplay sein. Die Leute von Eurogamer, von Digital Foundry, die sich ja eh ganz viel damit beschäftigen, haben schon gemeint, sie haben sich nochmal ganz genau angeguckt und sie sagen, es könnte wirklich der Fall sein, dass Ingame-Grafik war. Und das wäre auf jeden Fall schon extrem beeindruckend. Vor allem, weil Naughty Dog gesagt hat, sie wollen 1080p 60 Frames per Second auf jeden Fall erreichen. Und einfach mal abwarten. Ich meine, wir wurden schon oft von sowas verbrannt, aber mal schauen. Wenn ich es jemandem zutraue, dann Naughty Dog, das technisch hinzukriegen. Auf jeden Fall. Also es sah schon gut aus, definitiv, ja. Das muss man schon sagen. Und es kommt 2015 leider erst, aber naja. Das war ja abzusehen. Das war ja quasi fast klar. Ja, dann müssen wir definitiv auch noch über Little Big Planet 3 reden. Da würde jetzt, glaube ich, von mir auch schon so die erste Kritik ein bisschen kommen an der Sony-Pressekonferenz, ohne jetzt zu weit vorzugreifen, quasi schon zur Zusammenfassung der ganzen Konferenz. Aber da war schon das erste Mal, dass ich mich so ein bisschen geärgert habe. Little Big Planet 3, ja, sieht aus wie Little Big Planet halt. Ich glaube, grafisch hat da niemand erwartet, dass sich irgendwas verändert. Neu ist halt, dass man das erste Mal Koop spielt. Es gibt drei neue Sackboys. Es gibt einen kleinen Vogel. Es gibt so einen etwas breiter, größeren Sackboy. Also es gab vorher schon Koop, aber damals mussten alle Sackboys spielen. Also das Neue, genau, da waren es einfach nur, es gibt spezielle Koop-Charaktere quasi. Genau. Wie gesagt, ein kleiner Vogel, einmal so ein großer Sack, der sich dann auch sehr klein machen kann, der einmal Dinge hochheben kann, sich an Dinge ranhängen kann, um sie runterzuziehen und dann auch kleiner machen kann, um durch gewisse kleinere Tunnels zu kommen und dann eben so eine Art Hund quasi. Sie haben das präsentiert, indem sie wirklich Live-Gameplay einfach hatten. Sie hatten drei Leute, beziehungsweise vier Leute vom Studio da, die das dann eben zusammen gespielt haben. Insgesamt glaube ich, was auf jeden Fall das coolste Feature ist, denke ich, für die meisten Leute, ist, dass man sämtliche selbstgebauten Karten aus dem ersten und dem zweiten auch im dritten komplett spielen werden kann. Das heißt also, alle Karten, die jemals erstellt wurden aus dem ersten und dem zweiten und dann eben auch aus dem dritten, wenn es dann draußen ist, kann man alle im dritten spielen, was ziemlich cool ist, wie ich finde. Und insgesamt halt einfach, dass man spezielle Charaktere mit speziellen Aufgaben hat, sodass das Koop einfach ein bisschen interessanter und ein bisschen anspruchsvoller wird, weil, wie gesagt, jeder muss seine eigene Aufgabe erfüllen. Das ist grundlegend auch cool. Größte Problem, was ich daran hatte, war, dass einfach diese Live-Gameplay-Demo nicht besonders gut funktioniert hat. Ich mag es an Live-Gameplay-Demos, dass man wirklich sieht, dass sie live sind. Es darf ruhig mal was schief gehen, da habe ich kein Problem mit. Dass allerdings zum Teil einfach gewisse Dinge gar nicht funktionieren und gerade so einfaches Gameplay, wie das ja nun mal Platforming-mäßig eigentlich bei Little Big Planet der Fall ist, wirklich nicht funktioniert mit einem Team von Leuten, die eben speziell ausgewählt wurden, um diese Präsentation zu machen. Das hat mich dann schon so ein bisschen geärgert, weil es zum Teil 10 Minuten gedauert hat, bis ich, das ist übertrieben, aber ne, sie wollten einen Obstacle überwinden und einen Charakter quasi jetzt einfach nicht hingekriegt, das auf seine Art und Weise zu machen. Sie haben es meistens dann damit gelöst, dass einfach der Vogel einfach alle über rüber geflogen hat. Und was mich ein bisschen gestört hat, es gab einfach technische Probleme. Und das war sowieso eine der Sachen, die mich einfach allgemein an der Sony-Pressekonferenz ein bisschen gestört hat. So in der ersten halben Stunde gab es sehr viele Soundprobleme und ich finde, das darf aber bei so einer Pressekonferenz einfach nicht sein. Letztes Jahr gab es das ebenfalls, allerdings da bei Microsoft und bei Sony. Dieses Jahr war es nur bei Sony, dadurch sticht es vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Auge. Wie gesagt, hat mich ein bisschen genervt eigentlich. Aber ansonsten, ja, Little Big Planet 3. Keine Ahnung. Ich meine, es hat seine Fanbase. Ich glaube, die werden sich darauf freuen. Wie gesagt, ich finde es cool, dass man alle Karten auch aus den ehemaligen Spielen in dem Spiel jetzt vereint spielen kann. Koop-Idee finde ich gut. Ich meine, ja, sind sinnvolle Verbesserungen und jetzt wollen wir mal abwarten halt letztendlich, wie es ankommt. Aber ich glaube, wie gesagt, da gibt es eigentlich nicht viel Gefahr, dass das nicht funktioniert. Nee, ist nicht viel Gefahr. Ich meine, das haben sie ja auch outgesourced. Das ist ja nicht Media Molecule, die das machen diesmal. Ja. Bei Media Molecule auch schon vorher gesagt, sie sind nicht da. Wir haben auch, ehrlich gesagt, seit langem noch nichts mehr von Media Molecule gehört. Wir wissen, dass sie irgendwas mit der PS4 machen, aber ist anscheinend noch nicht bereit, um das zu zeigen. Ich meine, sie haben ja letztes Jahr auf der E3 dann ihre, ne, also dieses Artstyle-mäßige, genau, so, dass dieses, du mit so der Knete und Move und Dingsbums. Genau. Also muss man mal abwarten. Ich meine, Media Molecule-Spiele sind in dem Sinne immer spannend, weil sie wirklich komplett irgendwie was anderes machen. Ja, pushing the boundaries halt so ein bisschen. Ja, die versuchen immer so ein bisschen was, ja. Und deswegen war es schon ein bisschen schade, dass sie nicht da waren, auf jeden Fall. Aber absolut. Ich glaube, wenn sie jetzt Little Big Planet 3 da outsourcen, das wird ja auch kein Problem sein. Also die Formel ist halt Planet, da. Ja, da kann ja nicht viel schief gehen. Das ist keine jetzt irgendwie besonders anspruchsvolle Grafik-Engine oder sonst irgendwas, dass man da was versauen könnte. Das wird einfach so klappen und gut ist. Ich glaube auch, das passt schon. Dann natürlich noch The Order. Einer der eigentlich größeren Exklusivtitel. Auch da muss ich sagen, war ich ein bisschen unzufrieden. Sie haben einen neuen Trailer gezeigt, der war die Eröffnung der Pressekonferenz. Ein Trailer, in dem man auch das erste Mal so Pseudo-Gameplay oder richtiges Gameplay können wir nicht sagen, aber auf jeden Fall irgendwie was Gameplay-mäßiges gesehen hat. Sehr, sehr düster, hatte jetzt mehr so dieses Survival-Horror-Aspekt, den man, glaube ich, nicht unbedingt vermutet hätte, auch wenn das anscheinend in dem Gameplay, was man bisher gesehen hat, auch schon so ein bisschen angedeutet wurde. Ich finde, das sah super cool aus. Mir hat's besser gefallen als alles, was ich bislang gesehen hatte. Bislang war ich voll so, ach, naja, ist mir eigentlich egal. Jetzt habe ich gesagt, ach, das sah eigentlich schon ganz intriguing aus, so Survival-Horror-mäßig. Muss man jetzt natürlich abwarten, wie das letztendlich dann vom Gameplay umgesetzt wird. Es war ja nur ein Trailer, aber es sah definitiv cool aus. Mir hat's persönlich gefallen. Fand's dann auch sehr schade, dass ich meine, damit eröffnet ist cool, sie haben aber dann nicht mehr wirklich was dazu im Nachhinein gesagt. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hätten sie dem schon schenken können, finde ich. Gerade weil eben doch Gameplay gezeigt wurde und es vielleicht ein bisschen prominenter in der Mitte zeigen können, als es als Eröffnung zu machen und danach nie wieder drüber zu reden, so ein bisschen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade insgesamt, aber fand ich, sah es eigentlich ganz cool aus. Also was ich komischer fand, ist, dass sie, weil sie haben ja dann gleich im Anschluss der Pressekonferenz den Release-Termin offiziell auch bekannt gegeben, dass das nicht im Trailer zu sehen war. Also zum Beispiel, ja. 20. Februar 2015 kommt das Spiel raus. Ich fand das Gameplay okay. Ich mag auf jeden Fall, ich fände es cool, wenn es mehr solche Phasen gäbe, wo es ein bisschen wie Survival Horror ist, weil das, was man bisher schon, also man hat vorher schon ein bisschen Gameplay gesehen, haben sie auch im Vorfeld so ein 3-4 Minuten gestreamt und da sah es halt eher so aus wie Gears of War, sag ich jetzt mal. Also Third Person. Das ist ein Cover-Shooter, klassisch. Genau, Cover-Shooter, auf offener Straße, relativ viel gekämpft. Ich hoffe halt, dass sie eine gute Balance finden oder dass sie auch dann etwas finden, was ist, das ein bisschen von der Konkurrenz abhebt. Ich meine, ich bin an sich jetzt erstmal nicht abgeneigt, was Third-Person-Shooter angeht, aber es muss natürlich schon irgendwie so einen Hook haben, der mich dann irgendwie doch noch mehr reinzieht, dass ich dann sage, okay, will ich auf jeden Fall spielen. Ja. Das, was sie gezeigt haben, wenn sie noch mehr mit dem Survival-Horror-Aspekt und so weiter, du alleine gegen so einen etwas übermächtigen Gegner und so, das fände ich schon ganz cool, wenn sie das mehr solcher Szenen im Spiel geben würde. Ja, wenn das ein bisschen prominenter Gameplay-mäßig wäre. Ich meine, grafisch sah es beeindruckend aus, sah gut aus. Also. Ja, definitiv. Ich meine, gut, das hat man ja schon von Anfang an quasi auch ein bisschen gesehen. Ja, wie gesagt, sah eigentlich auch ganz cool aus. Und ich hoffe halt, dass es nicht zu viel Quicktime-Events sind, weil man hat da schon in den Sachen, die man bisher gesehen hat, schon relativ viel davon gesehen und ich hoffe, das nimmt nicht zu überhand. Ja. Also bei Quicktime-Event kann man sehr schnell was falsch machen mittlerweile, habe ich das Gefühl. Das ist, also darüber müsst ihr vielleicht irgendwann nochmal gesondert reden, aber mittlerweile machen sich viele Entwickler zu einfach mit Quicktime-Events, habe ich das Gefühl. Ja. Das stimmt allerdings, ja. Das ist durchaus wahr. Ich meine, wir haben nicht mehr diese ganz schlimme Zeit vor ein paar Jahren, wo einfach überall Quicktime-Events drin sein mussten, weil irgendwie die Leute das Gefühl hatten. Ich meine, irgendwann war es mal neu, so mit Shenmue und Resident Evil 4 damals, so. Ich meine, Resident Evil 4 war es diskutabel auch schon, finde ich. Ich meine, da war es auch schon oft genug nervig und ein bisschen blöd. Aber ich meine, immerhin war es dann auch ganz interessant, weil man eben während der Cutscenes. Genau, der das war noch irgendwie Cutscenes neu, weil ich weiß noch, ich habe mein Pad nämlich aus Gewohnheit immer zur Seite gelegt, wenn Cutscene war. Ja, und dann hat man recht schnell festgestellt, das sollte man wahrscheinlich lassen, sonst wird man von einem riesigen Steinboulder einfach überrollt. Oder von einem riesigen Fisch gefressen. Oder von einem riesigen Fisch gefressen, genau. Ansonsten, ja, wie gesagt, also wenn sie es nicht übertreiben, finde ich es okay. Mittlerweile hat man einigermaßen Balance da drin. Wie gesagt, diese ganz schlimme Zeit ist irgendwie auch wieder vorbei, wo einfach überall der Scheiß drin war und auch völlig sinnlos einfach nur reingeballert wurde. Mal abwarten irgendwie sowas. Vielleicht gibt es da so ein Resident Evil 6 Moment. Komm, gib mir die Hand. Ja, richtig, irgendwie sowas. Das wäre schon, immerhin, wie gesagt, naja. Ist ja auch egal, auf jeden Fall durchaus interessant, das Ganze. Dann gab es noch etwas, was ich sehr cool fand wiederum, war, dass sie ein Spiel angekündigt haben, das quasi direkt dann sofort erhältlich war, Entwined. Auch ein kleinerer Titel, Indie-Titel, aber einfach cool gemacht, dass sie gesagt haben, hier, Entwined, da ist es und das kann man ab heute kaufen für $10. Richtig cool zum Spiel an sich, glaube ich, ja, weiß ich auch nicht. Es war jetzt halt nicht so. Es sah auf jeden Fall nicht so spektakulär und innovativ aus wie manch andere Indie-Titel. Also, ich glaube, das Spektakuläre daran war wirklich, dass sie gesagt haben, ja, falls ihr irgendwie das ausprobieren wollt, kein Problem, ihr könnt jetzt im PSN runterladen. Richtig. Das fand ich auch ziemlich cool. Wie gesagt, das haben sie nicht mit einem riesigen Titel gemacht, sondern eher mit einem kleineren. Das Marketing-Ding ist heutzutage, aber ja. Ja, wahrscheinlich nicht. Wobei ich immer der Meinung bin, auch das funktioniert gut. Ich meine, aber klar, gerade neue IP und Indie-Spiel, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes. Trotzdem nur auf jeden Fall ein cooler Move. Dann wurde noch über Freedom Wars geredet. Ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen. Also wurde nicht darüber geredet, aber wir haben es ja reingenommen, weil es exklusiv ist. Ist exklusiv, stimmt. Es war allgemein auf der E3. Genau, also Freedom Wars ist ein exklusiver Titel für die Vita. Ich weiß nicht, ob das Leute mitbekommen haben. Es wurde mal als Panopticon angekündigt und ist ein Spiel, das von Sony Computer Entertainment Japan entwickelt wird und ist vom Genre her so ein bisschen ein Action-Spiel, Third-Person-Hunting-Game. aber meiner Meinung nach mit einem ziemlich cool aussehenden System. Also das ganze Spiel basiert eben darauf, dass du ein Typ, also dass die Menschheit anscheinend überbevölkert ist und dann sozusagen, wenn du geboren bist, es schon eine Strafe ist. Jedes Baby wird mit einer Strafe von 1 Million Jahren im Gefängnis, in so einer Art Gefängnis sozusagen, bestraft und du musst dir die frei sozusagen erkämpfen, indem du Sachen für die Allgemeinheit tust. Und du bist dann so einem Kämpfern ausgebildet, die dann ihren Panoptikons, das sind dann so einzelne Stadtstaaten anscheinend, die es gibt anscheinend 47 nach, die auf alle 47 Präfekturen in Japan aufgeteilt sind. Und was ich am Gameplay jetzt ganz cool fand, ich habe jetzt eine halbe Stunde Gameplay-Demo gesehen, und was es ein bisschen von den anderen großen Monster Hunter Dingsrums abhebt, ist eben, alle haben so eine Waffe, das ist so eine Art, nennen sich so Fawns. Jemand oder Leute, die vom Anime Shingeki no Kyojin oder Attack on Titan, wie das auf Englisch heißt, mitbekommen haben, was ein Riesenerfolg ist in Japan, können sich ungefähr vorstellen, was du damit machen kannst. Ein bisschen wie Spider-Man, man kann sich an Gebäuden damit hangeln, man kann sich damit extrem schnell fortbewegen, man kann es aber auch als Waffe nutzen, indem man sich dann eben an die Monster, die meistens alle riesig sind, dann eben dran zieht, oder man kann sie auch versuchen, ihnen damit bestimmte Extremitäten rauszureißen und so weiter. Co-Play kooperatives Spielen, wird extrem gefördert, also es soll bis zu 4 Leute können da zusammen spielen, es gibt auch einen Multiplayer. Es sah grafisch auch für einen Wiedertitel, ehrlich gesagt, sehr gut aus. Es kommt jetzt in 2 Wochen in Japan raus und jetzt auch irgendwann noch dieses Jahr im Westen. Und ich muss sagen, es ist ja mit der spannendste Wiedertitel momentan, den es jetzt da draußen gibt, der jetzt in nächster Zeit erscheint. Und ich habe vorher schon gedacht, es ist ganz spannend, aber mittlerweile bin ich so, ja, will ich auf jeden Fall spielen, und es kommt anscheinend auch in Amerika für einen etwas billigeren Preis raus. Dementsprechend werde ich mir auch überlegen, das vielleicht dann auch auf dem Launch zu kommen. Es kommt für $30 schon raus zum Launch, was halt gar nicht so schlecht ist. Und ja, auf jeden Fall sah es super interessant aus, bin super gespannt drauf. Ja, allerdings muss ich auch sagen, also ich habe jetzt das im Nachhinein auch erst gesehen, wie gesagt, es ist auch auf der E3 an sich gezeigt worden, nicht während der Pressekonferenz, und muss sagen, es hat mir an sich auch ganz gut gefallen. Es gibt ein relativ langes Gameplay-Video mit GameSpot, glaube ich, gab es eins, wo du, glaube ich, eine Viertelstunde lang fast nur Gameplay siehst, wo eben darüber geredet wird. Echt cool, hat mir super gut gefallen eigentlich, sah spannend definitiv aus. Von daher einfach mal im Auge behalten. War, glaube ich, jetzt gerade in dem Bereich auch das fast Spannendste, was es da irgendwie so zu berichten gab. Was auch noch cool war, noch ein Indie-Spiel, davon gab es definitiv bei Sony ein paar mehr, war Abzu. Ja. Ja, schwer zu beschreiben, was das letztendlich ist, weil wir es noch nicht genau wissen. Es ist von den Journey-Machern. Ist ein Titel, der wahrscheinlich jetzt zumindest vom Grundprinzip her so ähnlich aussieht und sich wahrscheinlich so ähnlich spielen wird wie Journey. Sieht eher nach Exploration aus als nach irgendwas anderem. Ist allerdings fast komplett unter Wasser. Also sie haben auch eine sehr schöne, so das war so diese, Up ist quasi to know, also etwas kennenlernen, etwas wissen. Und Zoo ist eben der Ozean oder das Wasser. Das heißt also, es geht offensichtlich wird der Ozean ein Hauptthema sein. Und es ist auf jeden Fall super schön gemacht wieder. Also Artstyle ist richtig, richtig toll. Gerade was jetzt Gameplay angeht, wie gesagt, wird es wahrscheinlich Journey-mäßig eher werden. Was aber, wie gesagt, draus wird, kann man noch nicht sagen, weil einfach sie selbst noch nicht so wahnsinnig viel dazu gesagt haben. Mich persönlich interessiert total, weil ich mag ja dieses ganze Unterwasser-Ding. Stehe ich ja total drauf. Und es sah nicht gruselig aus, aber es sah schon so ein bisschen, ne? Also man hatte schon dieses Gefühl von unter Wasser. Es man hat auch Haie gesehen mit Haien und so. Und so. Durchaus, ja. Richtig. Also es sieht auf jeden Fall spannend aus. Ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, es spielt tatsächlich komplett unter Wasser. Das würde mir persönlich am besten gefallen. Also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das hinkriegen und dass es auch so ein bisschen Horrorfeeling hat. Du hast Journey nicht gespielt, aber das hast du bei Journey auch. Also Journey besteht nicht nur aus diesem Sandlevel, wo du einfach durch die Wüste surfst, mehr oder weniger, sondern auch ein paar Stellen, in denen ich mich unbedingt jetzt gruselig im Sinne von, keine Ahnung, Outlast. Aber schon Moment, wo du wirklich die Schwäche deiner selbst und so weiter spürst und schon das Gefühl, okay, da ist jetzt irgendwie so ein komisches Viech, also ich möchte da jetzt nicht spoilern, aber da gibt es halt wieder Momente, wo du sowas hast, und ich glaube, wenn es sich so im ähnlichen Dings abläuft, der Ozean eignet sich perfekt für sowas. Also gleichzeitig Momente von unglaublicher Schönheit und Momente von, sag ich jetzt mal, Gefahr und Angst. Ja. Auf jeden Fall. Und auch vielleicht auch für Leute, die Musik mögen, Onsen Winstery, der auch die Musik zu Journey gemacht hat, die ziemlich awesome ist, wird auch hier wieder die Musik komponieren. Das hat man auch im Trailer schon sofort gehört. Und dementsprechend, ich bin jetzt kein Riesenfan von Journey gewesen, war okay. Aber es war jetzt auch kein Spiel, wo ich sagen würde, sowas will ich nicht nochmal spielen. Also ich würde es mir schon nochmal antun, fürs Audiovisuelle durchaus. Also sehr interessant. Es ist noch nicht komplett sicher, ob es jetzt wirklich Sony-exklusiv ist oder nicht. Es hat sich noch gar nicht dazu geäußert. Aber wir haben es deswegen einfach mal reingepackt, weil zumindest es wird auf jeden Fall aus Sony-Konsolen rauskommen. Ich meine, es wurde auf der Pressekonferenz auf jeden Fall gezeigt, von daher. Aber man hat sich noch nicht dazu geäußert, ob das jetzt exklusiv ist oder nicht. Das weiß man nicht. Ja. Sieht auf jeden Fall echt super cool aus. Also, glaube ich, so indie-mäßig fast das Spannendste, was zu sehen gab auf der E3 dieses Jahr. Ja, dann gab es natürlich noch sowas wie Last of Us für die PS4. Ich meine, das ist jetzt auch nicht spektakuläres Wehr. Ich fand es gut, dass sie gesagt haben, contains Spoiler, weil da ist auch Spoiler und DLC, den ich noch nicht gespielt habe. Ich habe sofort, also, und sie haben auch nicht keinen, also der komplette Trailer war zum Glück komplett nur Musik. Also auch kein Gespräch oder sonst was. Ich konnte einfach meine Augen zumachen und einfach nicht gucken. Ich habe es auch komplett weggelassen. Ich habe es mir komplett gar nicht angeguckt. Ich war am Anfang nicht so ganz sicher, was Spoiler jetzt bedeutet, aber ich habe schon relativ schnell gemerkt, oh, ich glaube, da werden Dinge gespoilert, die auch einfach mit dem allgemeinen Spiel zu tun haben. Ja, wenn man es geguckt hat, ja, zum Glück konnte man einfach, also weil ich kann es ja nicht vorspulen oder Pause klicken während des Livestreams. Deswegen fand ich es gut, dass sie nicht geredet haben in dem Moment, weil so konnte ich aber meine Augen zumachen. Ja, also ich habe es auch so gemacht, ich habe es geskippt. Ja, du konntest ja skippen. Ich habe es am nächsten Tag geguckt quasi, ich konnte es dann ja skippen und das war auch gut so. Ja, und das war es letztendlich dann, würde ich behaupten, auch für die PlayStation, für Sony. Ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zusammenfassen, wie fanden wir denn die Pressekonferenz an sich? Ja, auch vielleicht soll noch die Sachen erwähnen, die sie ja noch angekündigt haben. PlayStation, also Vita TV. Ja. Das wurde ja damals im Vorfeld der TGS angekündigt, für Japan nur. Das war damals ein Gerät auch, das sollte auch, also damals, ist immer noch das Gerät. Also es kommt jetzt als PlayStation TV auch im Westen raus. Es ist letztendlich eine PlayStation Vita, die man per HDMI an den Fernseher anschließen kann. Also das Ding hat, du kannst ganz einfach die Vita Memory Cards einfach reinstecken, beziehungsweise die Game Cards reinstecken, kannst aber auch Vita-Spiele spielen, wenn du einen DualShock 3 hast. Das Ding ist auch in der Lage, die PlayStation 4 zu streamen, also in dem Sinne hat auch die Remote-Play-Fähigkeit der normalen Vita, nur dass dadurch, dass du sie an den Fernseher anschließen kannst, du sozusagen einfach, angenommen, du hast deine PS4 im Wohnzimmer und hast noch einen Fernseher im Schlafzimmer, deine Frau möchte oder deine Freundin möchte Fernsehen gucken und du möchtest zocken, dass du dann deine PS4 im Wohnzimmer anmachst, Vita TV im Schlafzimmer hast und dann sozusagen PS4 mit dem DualShock 3 spielst. Das ist eigentlich der ganze Plan dessen und natürlich auch, weil PlayStation Now dann auch noch ein großes Ding sein wird und auch auf der Vita kompatibel wird. Da haben sie auch mehr dazu gesagt, das soll irgendwann demnächst auf jeden Fall launchen. Die Beta für die PlayStation 4 läuft demnächst an. Europa soll jetzt nächstes Jahr folgen und man hat auch schon bekannt gegeben, neben den ganzen PlayStation Devices, dass dann auch die ersten Sony Bravia TVs dann dazu in der Lage sein sollen, PlayStation Now zu unterstützen, was vor allem für die Leute interessant sein könnte, die keine PlayStation Devices besitzen. Ja. Absolut. Und das kommt jetzt eben demnächst in Amerika raus für $99 oder für $140 mit DualShock 3 Controller und einer Memory Card, glaube ich. DualShock 3 Controller, Memory Card. Genau, ja. Und genau, das haben sie angekündigt. Sie haben angekündigt, dass Leute, die eine PS4 haben, wissen vielleicht, dass es ein bisschen nervig ist, weil man die Videos, die man sharen möchte, bisher nur über Facebook sharen kann. Ja. Und sie haben jetzt gesagt, sie haben jetzt eine Kooperation mit YouTube, das heißt, man kann es auch auf YouTube hochladen, was, glaube ich, vielen von uns besser gefallen wird. Definitiv, ja. Ansonsten, ja, ich meine, sie haben noch ganz kurz Project Morpheus erwähnt, richtig, dass man es eben auf dem Showfloor einfach ausprobieren kann für alle zugänglich, was ja anscheinend bei der GDC auch schon der Fall war, aber ich meine, klar, GDC ist ja auch keine Consumer-Messe. Ist die E3 jetzt auch nicht mehr ganz, aber auf jeden Fall mehr als die GDC es ist. Ja. Ich meine, immerhin gibt es überhaupt Möglichkeit, für Consumer einfach hinzugehen. Interessant auf jeden Fall, glaube ich, sind dann hauptsächlich einfach die ersten Erlebnisberichte. Da gibt es jetzt schon einiges zu lesen. Also alle, die das interessieren, einfach mal ein bisschen gucken. Da gibt es auch Erlebnisberichte zum Morpheus, auch im Vergleich jetzt eben zum Oculus Rift, weil das ja natürlich logischerweise das Interessanteste an der ganzen Geschichte ist. Richtig große Unterschiede gibt es dabei, so wie es aussieht, nicht. Das macht ja auch Sinn. Ich meine, es ist halt Sony. Oculus Rift hat eh schon so ungefähr das, was eben derzeit möglich ist, irgendwie technisch ausgenutzt. Und da war ja wohl zu erwarten, dass Sony das ebenfalls hinkriegt. Und ja. Viel mehr kann dann ja auch nicht passieren. Und ansonsten glaube ich, ja, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall noch fernsehserienmäßig was. Sie haben ja dieses Projekt, das sich Powers nennt. Das basiert auf einem Comic vom gleichen Namen von einigen berühmten Comic-Autoren und Zeichnern, das jetzt eben als Serie veröffentlicht werden soll. Es ist mir noch nicht so ganz klar, ob es jetzt Live-Action ist oder ob es eine Comic-Serie auch ist. Ich glaube, es soll Live-Action sein, wenn ich es richtig. Ich habe es jetzt auch so verstanden, aber irgendwie war es mir noch nicht so ganz klar. In jedem Fall auf jeden Fall gibt es eben eine Serie, die da produziert wird, die dann exklusiv auch ein Stück weit für Sony gemacht werden soll und eben auf den Sony-Konsolen läuft. Ich fand es ganz cool. Viele Leute haben sich ein bisschen darüber aufgeregt, weil einfach der Typ ein bisschen, oder der ganze Themenkomplex dazu war recht umfangreich und lang. Der Herr, der das vorgestellt hat, eben der Autor, der dann mit Sony zusammenarbeitet, ja, hat auch recht lang erzählt. Da hat man jetzt das Gefühl gehabt, dass es irgendwie so gewesen wäre, dass Sony ihm da einfach sehr, sehr viel Freiheit gegeben hat, sondern dass er einfach ein bisschen zu lange gebraucht hat, um seine Punkte darzulegen. Aber insgesamt war es auf jeden Fall schon etwas lang, das ganze Segment. Trotzdem ganz spannend eigentlich die Sache. Also ich bin nicht so ein riesen Comic-Fan, trotzdem fand ich die Idee eigentlich ganz cool. Muss man jetzt mal abwarten, wie das dann letztendlich ankommt. So ganz zufrieden waren die Leute damit, glaube ich, nicht. Also so ganz cool fanden das die wenigsten, aber ja, ich persönlich hatte da eigentlich kein Problem. Ich fand das eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, dann hätten wir jetzt zumindest erstmal alles zusammengefasst. Jetzt, wie fandest du denn insgesamt jetzt die Sony-Pressekonferenz, auch im Vergleich zu Microsoft vor allem? Ich muss sagen, dieses Jahr, ja, also die Sony-Pressekonferenz hatte ihre Problemchen. Sie war insgesamt, würde ich behaupten, wenn man es jetzt mit Microsoft vergleicht, aber eigentlich gleich auf. Das heißt also insgesamt definitiv einfach, ja, eine gute Pressekonferenz, eine solide, wie ich fand. Wie gesagt, ich habe mich da nicht so groß drüber aufgeregt, über die Länge der Nicht-Spiele-Sachen quasi und auch über die Länge des Power-Segments. Ich fand das ganz okay, viele Leute waren dann nicht so zufrieden mit. Ja, habe ich kein Problem mit gehabt. Und insgesamt einfach eine gelungene Pressekonferenz und würde ich behaupten, gleich auf einfach mit Microsoft. Also hat für mich, finde ich zumindest, nicht irgendwie so den klaren Sieger gegeben in der Hinsicht. Der kommt dann gleich noch, wenn man es dann mit allen vergleicht. Einfach eine solide, gute Pressekonferenz. Ja, würde ich an sich auch sagen. Ich meine, Bloodborne war so der Moment, wo ich sage, yes, jetzt sehen wir endlich irgendwie was. Da war ich erst sogar in dem Sinn dann sogar fast ein bisschen enttäuscht, weil wir dann nicht das gesehen haben, was wir aus den Schnipsen vorgesehen haben. Weil ich dachte, jetzt kriege ich endlich das Gameplay richtig zu sehen. Ja. Dem war dann leider nicht so, aber jetzt habe ich es ja auch gesehen. Also von daher, okay. Ich war einer von denen, die das Power-Segment und dieses ganze, die ganze halbstündige, also sie haben ja eine Stunde wirklich fast nur über Games geredet und dann kam mal diese halbe Stunde, wo sie dann viel über das andere Zeug geredet haben. Finde ich auch okay, wenn sie dann sowas wie PlayStation TV müssen sie ankündigen und klar, müssen sie Zeit dafür auf jeden Fall aufwenden. Ich sage auch nicht, dass sie das ganze Dings hätten streichen müssen, aber ich habe das Gefühl, man hätte das auf jeden Fall sehr viel eher straffen können. Da haben sie meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Zeit dann generell für dieses Segment benutzt, was man auch hätte anders einsetzen können. Klar ist natürlich die Frage, hätten sie mehr gehabt, weiß ich nicht. Und ich hatte ja gerade jetzt auch die Diskussion mit Merlin drüber. Ich kann verstehen, wenn Sony mittlerweile sagt, wir wollen die Vita einfach nicht mehr wirklich groß promoten, das ist einfach vorbei. Kann ich wirtschaftlich und so weiter verstehen. Als Vita-Fan natürlich muss ich das natürlich selbst natürlich sagen, naja, ich war trotzdem in dem Sinn enttäuscht, dass sie wirklich gar, also sie haben sie erwähnt, aber wirklich rein nur als Accessoire für die PS4, das ist auch ungefähr die Strategie, die Sony jetzt anscheinend mit der Vita fahren möchte, können sie von mir aus machen. Ich hätte es einfach schön gefunden, wenn sie zum Beispiel sowas wie Freedom Wars oder sowas vielleicht gezeigt hätten. Klar, Man hat auch schon vorhin gesagt, das wird er wahrscheinlich jetzt gleich auch mal sagen, macht Sinn für sie zu sagen, machen gar nichts mehr. Aber trotzdem bin ich einfach der Meinung gewesen, naja, für mich persönlich und glaube ich für viele andere Vita-Fans da draußen, wäre es einfach schön gewesen, wenn zumindest nochmal erneut, okay, das Ding gibt's auch immer noch. Und es hätte mir zumindest besser gefallen als jetzt der Typ von Powers zum Beispiel. Wie gesagt, er kann ja von mir jetzt auch sein Projekt vorstellen, aber zumindest am Ende hin hat man da schon gemerkt, okay, jetzt ist auch wohl angefangen, yeah, I thank all my producers and the, als hätte er jetzt gerade einen Oscar gewonnen oder so. Und dann ist so, jetzt geh halt von der Bühne, ist okay, du hattest deinen Limelight, geh jetzt bitte. Also, ja. Ich war da wirklich schon so ein bisschen so. Du warst schon genervt. Ja, ich war schon, genervt. Und das war, wenn ich dann das einzige Mal, diese E3, dass ich bei der Presse genervt war, außer glaube ich bei EA, aber das hatte andere Gründe. Ansonsten trotzdem immer noch gut. Ich meine, ich habe einen Schnitt von Uncharted viel gesehen, das ehrlich gesagt jetzt am Anfang jetzt auch gar nicht so spektakulär für mich gewirkt hat, weil ich einfach der Meinung bin, das ist CGI. Wenn das jetzt wirklich Realtime war, dann bin ich wiederum ein bisschen mehr gehypt. Und wie gesagt, Bloodborne halt auf jeden Fall definitiv so das große Ding. Und auch, wie habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist mein Most Wanted aus der E3 heraus alleine. Ja, definitiv. Also wie gesagt, zu diesem ganzen Sony-Ding, ich habe genau das erwartet, was sie gemacht haben und bin in der Hinsicht auch ganz zufrieden. Ich habe das Gefühl, sie haben es einfach genau umgedreht gemacht zu dem, was Microsoft gemacht hat. Microsoft hat letztes Jahr ihren Start ein bisschen sehr versaut, indem sie zu viel über TV und so einen Kram geredet haben. Das haben wir ja letztes Jahr schon gut auseinanderklabüstert. Sony hat es dann genau umgekehrt gemacht, darauf reagiert und gesagt, wir reden da über den Kram gar nicht. Die haben es jetzt dafür dieses Jahr gemacht, ein bisschen weniger Spiele gehabt, fand ich völlig okay. Insgesamt, wie gesagt, einfach glaube ich, ja, Microsoft und Sony gleich auf. Und wenn wir da jetzt zu Nintendo kommen, dann muss man eigentlich ehrlicherweise sagen, schon mal vorweg schicken, ich glaube, wir beiden sind uns einig und auch viele andere, Nintendo hatte eigentlich den besten E3-Auftritt von den großen dreien. Sie haben ja keine normale Pressekonferenz gehabt, das hatten sie ja letztes Jahr auch schon nicht, das machen sie ja schon einige Zeit nicht mehr. Sie hatten dieses Jahr eben ein Digital Event, letztendlich ein Nintendo Direct, aber eben ein etwas größeres für die E3, dass sie eben dann das Digital Event genannt haben. Und dann eben das Treehouse auf der Messe an sich, wo sie noch einiges gezeigt haben. Alle waren da, glaube ich, sehr, sehr zufrieden mit. Ich glaube auch einfach wegen den ganzen Dingen, die da gekommen sind. Und da werden wir jetzt natürlich auch wieder über die wichtigsten Dinge auf jeden Fall ausführlicher reden. Und das sind, wie gesagt, schon auch einige mehr, als jetzt zum Beispiel bei Sony und Microsoft der Fall ist. Einfach, weil das natürlich in der Natur der Sache liegt. Nintendo hat mehr First-Party-Titel, weil sie dafür fast keine Multititel haben. Und natürlich das Wichtigste vorweg gleich, Zelda. Es gab einen Trailer zum neuen Zelda. Endlich, wie man sagen muss. Ich meine, ja. Ich habe ja davor schon 3000 Mal gesagt, auf diese E3 muss es kommen. Es geht nicht anders. Es ist einfach sonst zu spät. Also war auch niemand überrascht davon, sagen wir mal. Nee, überhaupt nicht. Zelda alle haben da fest mit gerechnet, dass das jetzt einfach kommt. Wenn sie nicht da gewesen wäre, dann hätten sie, glaube ich, selbst mit dem ganzen Rest, was sie gezeigt haben. Ich glaube, wenn das nicht da gewesen wäre, wäre es trotzdem nur halb so gut gewesen. Aber was halb so gut? Ich glaube, das hätte schon ganz schön einiges an Negative Publicity gegeben. Also ich hätte zumindest spätestens dann gefragt, tut mir leid, bringt ihr überhaupt noch ein Zelda raus? Ich meine, wenn ihr die Wii unterstützen wollt, dann endlich her mit Zelda. Das wird einfach zu spät. Und ja, sagt doch mal was zu Zelda. Ich meine, der Trailer, der kam, sah ziemlich cool aus. Glaub, man hat, der Trailer selbst war ja recht kurz, aber das, also als Aonuma da stand so, ja, jetzt zeigen wir doch jetzt einfach mal, wie das aussieht. Und dieses erste Bild war schon mal echtes wow. Ja. Klar, es gibt grafisch schönere Spiele, aber was den Grafikstil angeht und diese riesige Welt, die man sieht, und wenn er sagt, naja, das ist zum ersten Mal Zelda komplett Open World, also nicht irgendwie, also ihr könnt da Skyrim-mäßig auf die Gebirge anscheinend drauf und alles mögliche. Awesome. Also, ja. Ich meine, man hat noch nicht viel gesehen, es gab dann noch die ersten Gerüchte, als man dann zum ersten Mal Link gesehen hat. Ist das jetzt eigentlich Link? Oder ist es vielleicht sogar eine Frau? Ein weiblicher Charakter? Und dann hat Aonuma das Ganze auch noch aufgeschrieben und gesagt, wir haben nie gesagt, dass das Link ist. ja, hat aber dann gemerkt, dass das, so wie die Zelda-Community halt ist, ich meine, hätte man erwarten können, dass dann natürlich plötzlich alle Leute jetzt rumdiskutieren, was es ist. Hat er gesagt, ja, es ist schon Link und es ist keine Frau. Ich würde sagen, im Nachhinein war es ziemlich unsinnig eigentlich. Aber Fischer hatte wirklich einfach drauf abgewartet und gesagt, okay, hat doch nur zu heftige Reaktionen, sage ich doch, was es war. Ich habe gleich schon gedacht, so, warum dann überhaupt? Bevor unsere Fanbase da sich jetzt zerfleischt, wie das richtig, so bei Unterzählerfans es ist schon Link. Sind. Auch wenn er blaue Klamotten hat und ein bisschen weiblicher aussieht, es ist schon Link. Aber was mir halt besonders gefällt, ist halt der Grafikstil. Also ja. Es ist in dem Sinne eine Mischung aus dem extremen Cell-Shading in Wind Waker und dem sehr starken 3D-Aspekt von Twilight Princess. Ja. Und ist meiner Meinung nach der perfekte Grafikstil für Zelda. Es sieht fantastisch aus, sieht super artistisch und auch künstlerisch awesome aus. Und ja, ich kann es nicht erwarten, bis wir noch mehr Gameplay davon sehen. Also definitiv. Ich bin jetzt schon super intrigued. Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, es hat mir auch total gut gefallen. Grafikstil gerade überhaupt. Ich war ja eh ein Riesenfan von Wind Waker und seinem Stil und muss sagen, das fühle mich da sehr schön dran erinnert. Open World Zelda, sind wir ehrlich, ist keine große Überraschung, kein großer Quantensprung. Es wurde einfach Zeitpunkt. Es war ja in dem Sinne schon immer so weit Open World, wie es in dem Sinne möglich war. Deswegen das Einzige, was ich negativ fand, als er gesagt hat, das war vorher einfach nicht möglich. Ja, das habe ich auch schon gedacht. So, davon abgesehen, dass es vorher möglich gewesen wäre, hatten sie vorher schon auch so. Ich meine, das war kein richtiger Open World, aber so kleine, getrennte, abgetrennte Bereiche, in denen ich relativ frei bewegen konnte. Ich meine, selbst Ocarina of Time war in dem Sinne Open World, dass man halt dieses fette High, also, ihr wisst, was ich meine, was ich mit Open World in dem Sinne meine. Natürlich ist es kein Skyrim gewesen. Aber es war auf jeden Fall kein lineares Abenteuer. Nee, definitiv nicht. Sieht auf jeden Fall cool aus, wie gesagt, Open World wird Zeit in dem Stile, dass man wirklich einfach sagen kann, man sieht irgendwie in 3 Kilometer Entfernung einen Berg und kann da einfach rauf. Der Boss war, fand ich, unterhaltsam und wacky genug für so ein Zelda-Spiel, nicht zu übertrieben. Sieht einfach awesome aus. Die Gameplay-Mechanik mit diesem Pfeil, der sich dann so ausbreitet und so Gedöns, vielleicht das lässt ja auch schon auf einiges hoffen. Insgesamt einfach, glaube ich, ein super gelungener Zelda-Trailer. Ich glaube, da gab es niemanden, der da irgendwie unzufrieden mit war. Sowohl Fans der Serie als auch andere nicht. Also wirklich, wirklich gut gemacht. Wie gesagt, an sich, ja, kann man noch nicht viel zu sagen, wie das Spiel eigentlich wird, aber... Es hat auch noch keinen richtigen Titel, also... Das heißt einfach nur Zelda, es wird einfach The Legend of Zelda Wii U. Ja, dann jetzt gerade der perfekte Übergang, dann gehen wir gleich zum nächsten Zelda-mäßigen Spiel, nämlich Hyrule Warriors. Zelda-mäßig ist ein guter Begriff dafür. Richtig. Hyrule Warriors war für mich das größte No-Go von Nintendo auf der E3? Nicht ein No-Go. Ich meine, wir wussten schon vorher über Hyrule Warriors Bescheid. Ich habe schon vorher meine Meinung dazu gesagt. Jetzt habe ich es gesehen und ich habe meine Meinung nicht geändert, sagen wir mal so viel. Trotzdem irgendwie nervig dieses Spiel einfach. Gerade nachdem sie jetzt ein neues Zelda für die Wii U angekündigt haben, kommt eben noch gleichzeitig noch das Hyrule Warriors und ich finde es einfach unpassend. Zelda sieht irgendwie unpassend aus mit so... Das ist halt so ein typisches... Ich meine, das ist halt Dynasty Warriors. Ich meine, und so sieht es halt auch aus. Vom Grafikstil her, von allem. Wir haben ja schon damals über den Trailer gesagt, naja, ne, der Bösewicht und das sieht ja auch alles schon mit Brüsten... Ich glaube, über den Bösewicht haben wir gar nicht geredet, weil die wurde ja gar nicht beim Reveal gezeigt. Stimmt, ja. Haben wir noch gar nicht drüber geredet, oder reden wir jetzt noch nebenher drüber? Also es gab auf jeden Fall schon Bilder vom Bösewicht. Oder Bösewichtin. Von der Bösewichtin, genau, ein weiblicher Bösewicht, die einfach im Stil des Studios aussah, aber leider völlig unpassend für Zelda. Große Brüste, ordentlich Cleavage, so ein leichter Bikini quasi, den sie anhat, oder zumindest leichte Kleidung, die als Rüstung dienen soll. So ein bisschen ähnlich sieht Zelda auch aus. Etwas, ne, nicht ganz so übertrieben, aber trotzdem sieht Zelda einfach nicht aus wie Zelda. Gameplay-mäßig, was soll man sagen? Es ist halt, du metzelst dich halt Dynasty Warriors durch einen Haufen kleiner... Sag mal so, Gameplay-mäßig kann ich... Ich meine, ich habe ja viele Warriors-Teile gespielt. Wer Warriors erwartet, wird Warriors drin finden. Punkt. Also, ja, absolut. Die Frage ist bloß, wer will das? Wer will denn ein Warriors-Spiel? Also mit Fire Emblem, glaube ich, würden viele das cool finden, weil ich meine, wenn Fire Emblem gut zu Warriors passt... Natürlich, ich meine, es gibt super viele Franchises, die gut dazu passen. Zelda, das habe ich ja damals schon gesagt. Zelda, von allen Nintendo-IPs, die es gibt, passt Zelda nicht am wenigsten. Ich würde sagen, Mario passt noch weniger als Zelda. Ja gut, ich meine, ja. Mario passt einfach so weit, dass man es einfach gar nicht, technisch gar nicht machen kann, weil es nicht genug Charaktere und so gibt. Aber an sich, weil das Problem mit Zelda ist ja an sich schon, das habe ich ja damals schon gesagt, ein Warriors-Spiel basiert darauf, dass du 50 bis 80 Charaktere hast. Zelda hat, keine Ahnung, ich bin kein Zelda-Experte, aber... Naja, nicht spielbare viele. Charaktere mögliche gibt's auf jeden Fall nicht so viele, ja. Und selbst wenn, wie gesagt, es passt einfach nicht zum Spiel an sich. Naja, egal. Guckt's euch selber an, es gibt Gameplay-Videos dazu, haufenweise im Internet, man konnte es einfach spielen auf der E3 und auch mitfilmen. Aber das Interessante ist halt, ich finde, an Hyrule Warriors erkennt man halt auch, also von den Reaktionen, wenn man sich halt anschaut, es gibt halt viele Nintendo-Fans, die halt wirklich noch nie mit Warriors gespielt haben, aber durch Hyrule Warriors jetzt plötzlich doch irgendwie Interesse an dem Ganzen haben. Ich meine, klar, es sind halt Nintendo-Fanboys, aber... Ja, wer weiß, es mag auch von mir aus bei manchem Zelda-Fan sogar einigermaßen ankommen. Ich finde völlig unnachvollziehbar, aber ne, soll es ja geben. Ich bin einfach unzufrieden, weil ich es schrecklich finde, aber das heißt ja nichts für niemand anders. Das ist ja rein einfach meine Meinung. Wir werden ja mal sehen, wie es verkauft. Dann nächste, also ne, plötzlich neue IP gab es auch, die sie vorgestellt haben. Nintendo neue Splatoon. IP. Es gab ja sogar mehr als eine neue IP, wenn man es genau nimmt. Ich glaube, das Größte in der Hinsicht war quasi Splatoon. Splatoon sieht aus wie ein Multiplayer-Shooter im Nintendo-Stil. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Er hat ein paar nette Gimmicks. Man läuft mit Farbkanonen in der Gegend rum und knallt eben alles mit seiner Teamfarbe voll. Kann sich dann, also die ganzen Teams, das ist ganz lustig, wenn die in die Charaktere quasi in der Dings spawnen, so ungefähr in der Arena, dann sind es so Art kleine, flache Octo-Pusse. Ja, quasi. So ein bisschen aus wie so kleine Kraken, so Platte, die sich dann eben in so, ich würde sagen, Kinder verwandeln, so ungefähr. Die rennen dann mit ihren Farbkanonen los und ballen dann, wie gesagt, überall ihre Farbe auf den Boden. Damit kriegen sie nämlich auch Gegner, aber was halt relativ cool ist, gerade auch fürs Movement ist, dass man sich eben dann auch in dem Teil quasi, der zu der Farbe seines eigenen Teams gehört, kann man sich eben zurückverwandeln in so einen Oktopus und dann eben da reinspringen und in der Farbe quasi tauchen und schwimmen und sich so relativ schnell über das Spielfeld bewegen. Man kann auch relativ weit rausspringen und über große Teile des Spielfelds hinwegspringen. Hinter Leuten plötzlich wieder auftauchen und sowas. Man kommt damit auch Waffen. Auf Hindernisse hoch, also wenn man einfach... Zum Beispiel, ja. Genau, also man kann sich da einfach hochschwimmen in dem Moment. Richtig. Sieht super cool aus, muss ich sagen. Was heißt super cool? Es sieht auf jeden Fall cool aus. Also sieht cooler so aus, als ob auf jeden Fall die Bewegung richtig Spaß machen würde, als ob es ein schneller, sehr intensiver und beweglicher Shooter in dem Sinne war quasi wäre. Es ist natürlich, wie gesagt, Nintendo-Stil, es sind Farbkanonen, es ist alles recht süß gemacht. Wie gesagt, es sind auch Kinder, die man da spielt. Also ich habe damals, als ich gesehen habe, ich habe schon immer gesagt, wenn ich mir vorstelle, Nintendo macht einen Shooter, sieht das genau so aus. Das sieht genauso aus. Und es ist auch okay so. Das passt perfekt in das Nintendo-Portfolio rein. Natürlich ist es kein Battlefield. Aber das, ganz im Ernst, wenn jemand erwartet hätte, Nintendo macht ein Battlefield, ich meine, es sieht vom Stil aus wie ein, also nicht vom Grafikstil, sondern einfach nur vom Gameplay-Stil, wenn man es vergleicht quasi, wie aussieht, wie halt das Mario Kart für die Shooter. Richtig. Ungefähr. Es ist halt einfach und schnell. Und ich glaube, es ist auch gut, dass Nintendo das macht, weil ich weiß, sowas können sie. Ja, definitiv. Wie gesagt, es sieht einfach, also der erste Trailer, den wir jetzt gesehen hat, sieht auf jeden Fall super aus, die ersten Gameplay-Sachen und sowas. Einfach mal angucken. Sieht spaßig aus. Bin ich mal gespannt drauf, wie das bei den Nintendo-Fans dann ankommt, aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Was haben wir dann noch so? Ich meine, es gab dann noch so ein kleines Trifecta quasi aus Jump'n'Runs, die jetzt noch angekündigt wurden, aus klassischen Gameboy und dann Nintendo-Franchises eben. Es gibt ein neues Kirby, Kirby and the Rainbow Curse. Es gibt ein neues Yoshi-Spiel, Yoshi's Woolly World und Captain Toad Treasure Tracker. Toad kriegt sein erstes eigenes Spiel. Ich glaube, das ist fast das spektakulärste noch von den dreien quasi. Finde ich gerade spektakulär, dass er noch kein eigenes Spiel hatte, weil, keine Ahnung, ist halt Toad. Ja, andererseits ist halt auch im Mario nur ein kleiner Nebencharakter. Ja, das ist halt das Problem. Es gibt so viele Mario-Spiele mit allen Charakteren, dass du einfach das Gefühl hast, naja, das sind halt alles irgendwie, müssen wir alle mal irgendwie wichtig gewesen sein. Ja, stimmt. Weißt du, in wie vielen Spielen meine Schwester schon Toad gespielt hat? Das ist, der will wohl ein eigenes Spiel haben. Und ich meine, er kriegt jetzt ja eins. Richtig. Wird ja langsam, wenn es jetzt langsam Zeit wurde, dann ist es jetzt ja gut, weil jetzt kriegt er ja sein eigenes Spiel. Wie gesagt, da kann man, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Es sind halt so klassische Jump'n'Runs. Das Yoshi's Woody World sah auf jeden Fall vom Artstyle cool aus mit der ganzen Definitiv. Wolle. Beim Kirby anscheinend versuchen sie auch das Gamepad dann so einsetzen, dass du dann den Kirby dann so Ebenen reinmalen kannst. So bist. Also versuchen sie auf jeden Fall. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht dann so drauf geachtet, ich bin kein großer Plattformer-Fan und um ehrlich zu sein, war ich mir sogar nicht mal sicher, ob das alles neu ankündigt sind oder ob die schon angekündigt wurden, weil es kam letztens, glaube ich, erst ein Yoshi für den 3DS, es kam ein Kirby für den 3DS. Ich habe da teilweise auch nicht mehr durchgelegt, gebe ich ganz ehrlich zu. Also wenn man sich nicht so für mit Nintendo mitverfolgt, dann ist es manchmal echt schwierig. Weil, ja, das stimmt allerdings. Ja, und dann gab es noch natürlich Smash Bros. U. Da ist, glaube ich, das Interessanteste daran, dass es dazu auch gleich eine Art neues Feature, so in Anführungsstrichen, gab. Ich meine, letztendlich ist es wohl schon etwas, das nicht gerade unbekannt ist. Das Ganze nennt sich bei Nintendo Amiibo. Das sind so kleine Sammlerfiguren, die man einfach sammeln kann. Das erste Spiel, das das eben wirklich unterstützt, dann auch, was die eigentliche Funktion der Figuren ist, ist eben Smash Brothers. Und es ist halt eben so, dass man einen kleinen Speicherchip auf den Figuren hat, der eben eingelesen werden kann vom Gamepad. Und darauf kann man dann alles Mögliche speichern. Angriffssets und so ein Gedöns zum Beispiel, um sie zu anderen Freunden mitzunehmen, Highscores und so ein Kram. Das ist jetzt das, was eben bei Wii U, bei Smash Bros. U der Fall ist. Genau, also was auch noch so ist, ist, die sagen halt normalerweise, also das ist auch das Interessante, zum Beispiel, wenn du eine Link-Figur hast, also ich habe mir das Amiibo-Video nochmal genauer angeschaut, das sie dann im Nachhinein noch veröffentlicht haben, und zwar ist es dann nicht so, dass du sozusagen deinen Link, also den du spielst, sozusagen drauf hast, sondern das ist ein computergesteuerter Link, der hat eine bestimmte Fähigkeit und Levels und blabiblub, und du kannst ihn dann sozusagen du kannst gegen ihn spielen, also mit einer anderen Figur gegen ihn spielen, um ihn zu leveln, oder du nimmst ihn mit zu Freunden und lässt ihn sozusagen für dich kämpfen als KI in dem Moment. Ah, echt? Okay, und, so habe ich das gar nicht verstanden. Genau, okay. Und sie leveln dann auf sozusagen, die entwickeln dann so also sie leveln dann selbst so auf und entwickeln ihre eigene Stärken, blabiblub. Und das soll eben so, in dem Sinne halt wie so ein Pokémon, mehr oder weniger. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Also das levelt halt dann so mit dir auf und kriegt dann so Bonuspunkte auf bestimmte Sachen und so weiter. Und das kannst du halt, wie gesagt, zu Freunden bringen. Das lässt sich dann auf dem Wii U-Pad dann so aktivieren. Das heißt, du kannst es im Kampf dann aktivieren und dann kommt es halt und kämpft für dich. Aber du kämpfst, also so wie ich es verstanden habe, steuerst du das dann nicht selbst. Und es ist dann sozusagen ein Charakter in diesem, ein lebendiger Charakter, den du dann in dieser Figur sozusagen mitführst. Und haben halt viele schon gesagt, wenn das dann irgendwann dann vielleicht interchangeable ist, dass du dann dir genau den Charakter mit seiner eigenen Geschichte in andere Spiele reinhauen kannst. Das soll so der Plan sein, mehr oder weniger. Und das klingt ja eigentlich noch ein bisschen cooler. Und erinnert dann so ein bisschen an dieses ganze Skylanders oder Disney Infinity. Also man versucht da vor allem auf den Zug aufzuspringen, dass er auch super erfolgreich ist mit Kindern. Und sie haben auch schon so ein bisschen angedeutet, wie viel es auch kosten soll. Ungefähr im gleichen Price Point wie eben auch Skylanders und so. Also pro Figur wahrscheinlich so 10 bis 15 Dollar. Also durchaus kein billiges Spielzeug in dem Sinne, aber ich sag's einfach mal so, ein rückgratsloser Nintendo-Fanboy hat mir jetzt letztens schon gesagt, ich werde es mir, glaube ich, auf jeden Fall kaufen, einfach für die Figur. Wie gesagt, ich meine, klar, das ist ja auch einfach, das ist ja Fanservice einfach. Und da gibt's genug Leute, glaube ich, die es trotzdem kaufen werden. Also ich glaube nicht, dass es jetzt der große Kassenschlager wird, aber das soll es ja auch nicht werden. Von daher passt das dann schon. An sich, wie gesagt, das ist ja eigentlich relativ ganz cool. Das ist eine ganz nette Idee. Es ist auch nicht besonders originell, wie du schon gesagt hast, weil es auch schon andere Firmen gibt. Und ich denke, es ist ein richtiger Weg für Nintendo, weil Nintendo, glaube ich, wir haben neulich mit dem Mann drüber geredet und zu meiner Zeit war das so, als kleines Kind oder Grundschulalter, wenn es um Videospiel geht, Nintendo. Und ich habe neulich erst ein Thread gelesen, das anscheinend nicht mehr so ist. Und ich habe ehrlich gesagt überrascht davon, weil anscheinend das mittlerweile abgelöst ist eben von sowas wie Skylanders, von Disney Infinity oder Minecraft. Also es eben nicht mehr so ist, dass die kleinen Kinder eben mit Nintendo aufwachsen, so wie wir es tun. Und ich glaube, dass Nintendo gut dran tut, dass wieder sich darum wieder zu kümmern, weil ich glaube, gerade die Faszination Nintendo eben auch von viel eben aus der eigenen Kindheit stammt. Und wenn das eben bei den heutigen Kindern nicht mehr der Fall sein wird, eben dann auch die, vielleicht die Nintendo-Fanbase dann nicht gerade wachsen wird in der heutigen Zeit. Ja, allerdings. Also wie gesagt, es ist eine absolut für Nintendo passende Idee, definitiv. Also bei Sony würde alle gesagt, was? Nee. Was? Nein. Ja, und natürlich noch für dich, glaube ich, auch sehr relevant, Bayonetta 2 wurde ja natürlich auch gezeigt. Bayonetta 2 kam mit der Überraschungsankündigung, dass sie Bayonetta 1 mitbundeln werden. Was, glaube ich, für viele Wii U-Besitzer definitiv eine gute Nachricht ist, weil sie wahrscheinlich... Oder jedenfalls diejenigen, die keine Xbox 360 oder PS3 besessen haben, weiß gar nicht, wie viele es von denen gab, Bayonetta 1 auch nicht gespielt haben. Und da macht Sinn, dass sie Bayonetta 1 jetzt auch spielen können. Wenn ihr die Bayonetta 2, das soll im Oktober jetzt rauskommen, wenn ihr das kauft, aber nur physisch. Da wurde ich jetzt auch neulich im Fett nämlich darauf hingewiesen. Da haben sich nämlich ein paar aufgeregt, dass im kleinen Ton steht, wenn ihr die digitale Version von Bayonetta 2 kauft, kriegt ihr Bayonetta 1 nicht mit. Ja, warum auch physisch immer. Deswegen, wenn ihr Bayonetta 1 mithaben wollt, achtet darauf, die physische Version zu kaufen. Sie haben jetzt auch Coop angekündigt, was an sich nie schlecht ist. Ich bin ja, oder wir zwei sind ja ein großer Freund von Coop-Spielen. Wie das jetzt genau funktioniert, ich weiß nicht, ob sie das jetzt gezeigt haben. Ich habe es jetzt auch neulich jetzt erst mitbekommen, habe mich auch gar nicht mehr groß jetzt informiert, ob man jetzt schon genau gesehen, wie es funktioniert. Aber an sich, zu zweit im Bayonetta die Monster-Schnetzel, warum nicht? Also ich meine, wie gesagt, da kann nicht viel schief gehen. Und den Trailer, den ich gesehen habe, ich meine, es ist halt Bayonetta. Sieht awesome aus. Ich habe voll Bock, das zu spielen. Werd's aber demnächst nicht spielen können, weil ich aber keine Wii U habe. Nintendo-Fans kann sich einfach darauf freuen. Fertig. Sieht gut aus. Richtig. Ja, auf jeden Fall. Sieht gut aus. Sieht lustig aus. Koop, egal wie sie ihn einbauen, ob sie es komplexer machen mit gemeinsamen Kombos oder wirklich einfach nur gemeinsames Monster-Schnetzeln ohne irgendwie große Interaktion zwischen den Spielfiguren, ist recht egal, glaube ich. Es funktioniert einfach beides. Koop ist immer gut, haben wir ja gerade schon gesagt. Und von daher, ja, können sich Nintendo-Fans auf jeden Fall auf eine IP freuen, die eben vielleicht nicht ganz so klassisch in das Nintendo-Portfolio passt und gerade deswegen auch relativ spannend ist. Für den einen oder anderen, würde ich behaupten. Ja, das nächste ist so ähnlich, da darfst du auch gleich was zu sagen, Xenoblade Chronicles. Genau, also Xenoblade Chronicles X muss es ja heißen, weil Xenoblade Chronicles ist der Vorgänger. Es ist super, es ist auf jeden Fall sehr, mit dem Namen, da war ich erst auch ein bisschen verwirrt, weil im Original in Japan heißt es nur Xenoblade und in die amerikanische Version hieß es Xenoblade Chronicles und jetzt deswegen heißt es, glaube ich, in Japan ist Xenoblade X und in Amerika ist Xenoblade Chronicles X. Warum sie das Chronicles damals hingehaut haben, weiß ich nicht. Jedenfalls, man hat viele neue Sachen gesehen, also auch beim Team Treehouse dann auch Gameplay gesehen, den Trailer gesehen. Ich habe Xenoblade 1 nicht gespielt, aber ich weiß, es wurde extrem gut aufgenommen. Gilt als eines der besten JRPGs der letzten Generation. Ist vom Stil her, so viel weiß auf jeden Fall, hat als Vorbild auf jeden Fall Final Fantasy 12 mit seiner sehr offenen Levelstruktur, mit einem Kampfsystem, das ein bisschen eher einem MMO ähnelt als eher einem klassischen JRPG, also auch mit Auto-Attacks, Buffs und so weiter und Gegner, die dann auch keinen eigenen Kampfbildschirm haben. Also viele sagen einfach, ist einfach die Weiterentwicklung von Final Fantasy 12. Und der Nachfolger ist deswegen auch zu Recht sehr heiß erwartet. Ich muss sagen, das, was ich diesmal gesehen habe, hat in dem Sinne zumindest mich ein bisschen enttäuscht, weil das, was er bisher davon gesehen hat, sah grafisch besser aus, als das, was man diesmal gesehen hat. Vielleicht, ja. Hat man einfach ein bisschen zu viel erwartet, aber die Gesichter sahen ehrlich gesagt ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Es soll auf jeden Fall eine Fortsetzung sein vom ersten Xenoblade, so viel ich weiß. Ich habe mich jetzt nicht näher damit befasst, weil ich mich nicht spoilern wollte. Hatte aber ehrlich gesagt, also jemand wie ich, der jetzt das jetzt von weiter weg jetzt sich anguckt, hatte ich eher das Gefühl, das hatte eher was von älteren Spielen von Monolith, nämlich zum Beispiel von Xenosaga. Also das erste Xenoblade, so was ich mitbekommen habe, hatte nicht so viele Sci-Fi-Elemente. Diesmal in den Trailern standen auf jeden Fall die Mechs und die Raumschiffe und so weiter schon im Vordergrund, hat mich deswegen an die alten Xenosaga-Spiele von Monolith erinnert, die ja sehr starken Sci-Fi-Inhalt hatten. Ich habe auch das Gameplay mit angeguckt, sah auf jeden Fall super spannend und super spaßig aus. Wenn ich mir irgendwann eine Wii U kaufen würde, würde ich mir auf jeden Fall Xenoblade Chronicles und den Nachfolger auf jeden Fall nachholen wollen. So viele JRPGs gibt's jetzt seit dem N64 nicht auf Nintendo-Konsolen. Und momentan sieht's auch auf anderen Konsolen nicht so aus, als wird's jetzt in dem Sinne viele JRPGs geben, zumindest Next Gen. Von daher, es kommt 2015 raus, bin auf jeden Fall super gespannt drauf, wie das auch aufgenommen wird. Nach Xenoblade Chronicles ist die Messlatte sehr hoch, aber es sah auf jeden Fall so aus, als können sie dem Ganzen gerecht werden nochmal. Ja, allerdings. Ja, ich hab, kenne das Spiel, das Originalspiel auch überhaupt gar nicht. Ich habe schon mitgekriegt, dass es da irgendwie, wie gesagt, wie du schon erzählt hast, so ein bisschen, ja, nicht kontroverse, aber zumindest Diskussionen über Grafikstil und Background quasi hat. Aber insgesamt, glaube ich, sind alle recht begeistert. Und auch das ist so eins von den Dingen, die, glaube ich, durchaus für Nintendo gesprochen haben auf der jetzigen E3. Ja, gehen wir gleich weiter. Noch spannend, und ich glaube, das ist eigentlich sogar, ja, nicht das Spannendste, aber zumindest ist eigentlich der eine der interessantesten News, auch die noch gekommen sind, sind Star Fox. Star Fox und da zusammen eben dann Project Guard und Project Robot Wars. Ist noch nicht so ganz klar, wie das alles Hieß wirklich ich Project Giant zusammenhängt. Robot? Oder Project Giant Robot, ja, das kann auch sein. Ist noch nicht so ganz klar, wie das alles zusammenhängt. Grundlegend erstmal Star Fox, man hat fast nichts dazu gesehen. Man hat gesehen, ja, wie Shigeru Miyamoto vor dem Bildschirm saß und das ein bisschen gespielt hat. So wie es aussieht, hat man eine Cockpit-Ansicht, die man auf seinem Wii U-Controller hat und dann hat man quasi eine Außenansicht, die auf dem Fernseher läuft und man kann eben das Ganze zum einen natürlich mit den Controllern steuern, aber auch gleichzeitig mit Movement quasi. Wenn man den Controller bewegt, dann scheint es auch Auswirkungen zu haben. Es soll definitiv auch Bodenfahrzeuge geben, es soll auch einen Helikopter geben zum Beispiel in dem Spiel. Im gleichen ja, Atemzug hat aber auch gesagt, dass sie noch nicht wahnsinnig viel zu dem Spiel haben. Sie können noch nicht so wahnsinnig viel präsentieren, das ist noch nicht besonders weit. Es wird auf jeden Fall ein neues Star Fox Spiel geben. Für die Wii U auf jeden Fall. Was er dann eben, wie gesagt, auch dann quasi gleichzeitig wurde eben über die anderen beiden Projekte geredet und das war dann insgesamt so als Gesamtes genommen eigentlich ganz interessant, würde ich sagen. Das Project Giant Robot ist letztendlich auch, also die Projekte sind alle drei von Miyamoto. Das Project Giant Robot, da designst du deinen eigenen Roboter. Hast dann quasi dasselbe Prinzip wie jetzt bei dem Star Fox, dass du eben die Cockpit-Ansicht auf deinem Controller hast und eine Außenansicht auf deinem Bildschirm. Dann kannst du gegen andere Leute spielen, zumindest ist das, wie es jetzt aussieht, dass man eben PvP quasi, also gegen andere Leute spielt und dann einfach ja, gegenseitig sich mit Robotern verprügelt. Das Project Guard läuft quasi so ähnlich. Du hast allerdings auf dem Bildschirm einen Haufen Security-Cameras so ungefähr. Und die musst du quasi beschützen und quasi deine Basis, so wie es aussieht, gegen Roboter auch verteidigen. Deswegen denken auch Leute quasi, dass es alles zusammenhängen könnte, letztendlich. Dass quasi dieses Star Fox-Spiel und dieses Giant Robot und Guard, diese beiden Projekte, dass das vielleicht einfach eine Serie von Minispielen sein wird, die irgendwie alle ein bisschen zusammenhängen. Es ist alles noch sehr, sehr offen und frei. Man, wie gesagt, man weiß noch kaum was, man weiß nur, Miyamoto entwickelt alle drei Projekte. Alle drei Projekte haben gewisse Ähnlichkeiten und deswegen vermutet man, sie könnten noch zusammenhängen. Ob das letztlich der Fall ist, ist noch nicht so ganz klar. Trotzdem spannend auf jeden Fall. Auch da hat man mal wieder das Gefühl, Nintendo tut tatsächlich doch ein bisschen jetzt endlich was mit seinem Wii U Gamepad. Was wir ja auch schon oft genug kritisiert haben, dass man das Gefühl hat, Nintendo macht eigentlich auch nicht wirklich viel selbst aus seinem Gamepad und gerade das waren ja immer die Stärken, dass gerade die First Party-Sachen eigentlich immer die besten waren mit der Peripherie. War auf der Wii schon so, auf der Wii U hatten wir bislang das Gefühl, es hat auch nicht so ganz so gut funktioniert. Da könnte jetzt einiges kommen, was tatsächlich ganz, ganz spaßig und spannend damit wird. Muss man jetzt mal abwarten und im Auge behalten, würde ich sagen. Ja, ich glaube, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, und dann halt noch die letzten Kleinigkeiten. Es gibt dann noch Remakes von zwei Pokémon-Spielen, nämlich Omega Ruby und Alpha Sapphire. Also die Remakes von Ruby und Sapphire. Ja, genau. Also das heißt dann, die Remakes heißen Omega Ruby und Alpha Sapphire, aber genau die Remakes von Ruby und Sapphire. Ja, was soll man sagen? 3DS-Remake von einem Pokémon-Spiel, das wird super laufen und ich kann mich da nicht für interessieren. Mehr Ja, kann ich da, glaube ich, nicht zu genau, sagen. Würde ich auch sagen. Es ist ein Riesending, aber nicht für mich. Richtig. Ich weiß, dass es ordentlich Tragweite hat, aber ja, mir ist es trotzdem egal. Also, zumindest was kann man sagen, es ist ein richtiges Remake. Es hat die 3D-Grafik aus X und Y und also es werden einfach den 3D-Weg weitergehen, auch mit den Remakes. Ja. Stimmt. Ja, dann gehen wir auch gleich weiter. Kleinere Sachen noch. Mario Maker. Ja, Levels für Mario bauen, in denen man dann rumspringen kann. Das ist so ein bisschen Level-Editor für das neueste Mario. Ja. Auch nicht so wahnsinnig spannend, muss ich Also sagen. viele Leute finden es spannend. Ich, naja. Ja, ich meine, gut, also ich grundlegend die Idee finde ich gut. Also ich finde, es ist ein sinnvoller Fortschritt. Es ist cool quasi gerade für so Jump'n'Runs mal die Community Ja, es ist dazu halt das kommen zu Little, ich lassen. meine, Little Big Planet hat es vorgemacht und warum sollte man das mit Mario nicht machen? Es ist halt Mario. Ja. Absolut. Es macht total Sinn und es ist, ja, wie gesagt, auch bestimmt cool, wenn man eben auf sowas steht. Und ich glaube, das Letzte, über das wir noch reden, ist wahrscheinlich dann, ja, Devil's Third. Ja. Da kannst du wahrscheinlich am besten was zu sagen. Du hast da schon eine sehr. Naja, gut, du hast auf schon eine Meinung dazu. Sag mal so, also so es war kann man damals ja sagen. So, was heißt damals? Naja. Sie haben ja Devil's Third nicht auf der im Direct gezeigt, sondern es hieß schon damals vor der Direct, dass man oder vor dem Digital Event, dass IGN nach dem Digital Event noch ein exklusives Spiel präsentieren wird, exklusiv auf IGN im Stream. Und da bin ich halt natürlich auf IGN rüber und ja, wen sieht man dann da plötzlich? Nämlich Tomonobu Itagaki, kennen vielleicht manche als den Macher von Ninja Gaiden. Und der hat nämlich vor ein paar Jahren nämlich schon mal ein Spiel vorgestellt, was irgendwie in Versenkung verschwunden ist, nämlich Devil's Third, damals angekündigt für Xbox 360 und PS3. Und dann lässt er die Bombe platzen, dass es eben jetzt Wii U exklusiv ist. Und da waren alle so, oh Gott, noch ein Megaton, blablabla. Dann hat er einen Trailer gezeigt, der sah schon so, keine Ahnung, so eine Mischung aus Shooter und Action-Gameplay mit dem typischen Art und Weise, wie Itagaki Frauen darstellt. Und da hat man Gameplay gesehen und ja, ich muss sagen, es sah unmöglich beschissen aus. Also grafisch sah es nicht gut aus, das Gameplay sah unfassbar langweilig, ungepolished und es sah teilweise einfach nur so, irgendwie. Ich meine, ich bin jetzt gewohnt, dass, ich meine, japanische Spiele sind oft wacky, aber bei dem hast du das Gefühl, da passt die Wackiness nicht zusammen. Also es gibt wenig japanische Spiele, wo ich sagen würde, die Wackiness passt nicht zusammen, das ist eines dieser Spiele. Wo einfach alles all over the place, wo du das Gefühl hast, sie bauen irgendwie amerikanischen Patriotismus mit übertätowiertem pseudo-japanischem Hauptcharakter, Yakuza-Typen, mit komischem Army of Two Gameplay und Plyo. Keine Ahnung. Jedenfalls die Typen von IGN, ich konnte es im Gesicht dann sehen. Die musste ihm halt Fragen stellen, weil der Itagaki war halt dabei und so. Aber jedem mit dem Blick konnte ich schon sehen, so, oh Gott, das sieht echt scheiße aus. Ich möchte eigentlich gar nicht überreden, aber wir müssen jetzt irgendwie das jetzt machen. Also, nee, einfach, sah einfach scheiße aus. Fertig. Ja, also ich habe als erstes nur den reinen Trailer gesehen, den sie gezeigt haben. Da fand ich, sah es alles noch recht passabel aus. Wenn man sich dann allerdings Gameplay anguckt, du hast es schon gut zusammengefasst. Ist tatsächlich irgendwie schwer zu sagen. Ich meine, wir wissen auch nicht genau, wann es kommt. Es könnte noch besser werden, aber es macht auf jeden Fall derzeit keinen guten Eindruck. Nee, so viel kann man also, definitiv ja, sagen. Definitiv nicht. Und ich glaube auch, ja, nee. Ich sag das fast mal. Nämlich ein anderes Spiel, was nämlich noch im Nachhinein angekündigt hat, war viel interessanter, nämlich Project Steam. Ja. Das haben sie in einem Event angekündigt, wo es keinen Stream dazu gab. Das heißt, wir hatten nur einen klassischen Text-Ticker von Polygon. Und sie haben angefangen von, ja, es war von Intelligent Systems, die Macher von Fire Emblem und Advance Wars, was ja schon mal geil ist, SRPG auf dem 3DS. Dann hieß es plötzlich Steampunk. Dann hieß es plötzlich Cell-Shading-Grafik. Dann hieß es plötzlich, Charakterdesign ist inspiriert von bekannten US-Comics, dann hieß es plötzlich die Aliens, gegen die man, also man kämpfte anscheinend in einer Truppe von Steam, also von mit Dampf gesteuerten Leuten, in einem anscheinend in London, unter der Führung von Abraham Lincoln gegen Aliens. Klingt komisch, ist es auch. und die Aliens sind, dann hieß es plötzlich, die Aliens sind inspiriert von Lovecraft. Da war ich schon, da ist halb NeoGAF durchgedreht, so nach dem Motto, oh Gott, dieses Spiel. Auch noch, dann Valkyrie Chronicles Gameplay, da bin ich auch, also, oh Gott, Valkyrie Chronicles Gameplay, awesome. Und dann sieht man den ersten Screen, denkt sich so, okay, alles, was man sich im Kopf vorgestellt hat, sah doch ein bisschen cooler aus, als es dann letztlich aussah. Ich meine, ich habe jetzt auch Gameplay gesehen. Gameplay sieht wirklich ein bisschen aus wie Valkyrie Chronicles. Nur das Dumme ist halt, dadurch, dass es keinen rechten Analogstick gibt, musst du es halt alles im Touchpad machen. Wie das Gute funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich stelle es mir wieder ab jetzt schon das Gefühl, das Spiel wird hardware-mäßig limitiert durch den 3DS. Ich finde den Grafikstil auch nicht so schön. Ich habe es mir ehrlich gesagt, nachdem ich Valkyrie Chronicles gehört habe und Cell-Shading, leider, dummerweise, mir vorgestellt, es sieht aus wie Valkyrie Chronicles. Was fantastisch aussieht, das sieht nicht so fantastisch aus. Ich bin trotzdem in dem Sinne gespannt drauf, weil es ein SRPG von Intelligent Systems ist und sie haben bisher noch nie schlechte SRPGs gemacht. Von daher ist es auf jeden Fall auch ein Spiel, was man auf jeden Fall im Hinterkopf halten muss. Ich muss aber auch ehrlich sagen, alle waren erstmal ein bisschen hype deflated, weil ganz im Ernst, warum streamt ihr das nicht gleich? Alle haben sich im Kopfkino schon vorgestellt, wie das nächste, keine Ahnung. Ja, das ist das große Problem. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Warum wurde es nicht einfach erstmal grundlegend gezeigt? Und dann kann man im Nachhinein immer noch sagen, was Inspiration war, was vielleicht Leute auch schon erkannt haben, aber dann gibt es nicht diesen Build-up. Also, wie du schon erzählt hast, also ich hab's ja nicht live mitgekriegt, du hast mir dann einfach auch nur im Nachhinein genauso erzählt, wie sie eben gelaufen ist, so von wegen, ja, ne, das haben sie gesagt, dann haben sie das gesagt, dann haben sie das gesagt, dann haben sie das gesagt. Und in meinem Kopf war es auch schon so, ich gedacht habe, naja, das klingt ja immer cooler eigentlich. Und dann habe ich die Screenshots gesehen und habe auch gedacht, so, also da kann ich niemandem irgendwie was vorwerfen, wenn er underwhelmed ist so. Und das ist halt schon das große Problem. Warum hat man es nicht einfach gezeigt und dann drüber geredet? Bevor man einfach drüber redet mit all diesen großen Namen und diesen großen coolen Dingen, um dann im Nachhinein ein Spiel zu zeigen, das dem vielleicht nicht ganz gerecht werden kann. Schwierig, aber trotzdem immer noch interessant. Richtig. Ja. Immer noch spannend, ist immer noch eine coole Mischung. Fast so ein bisschen doof, es ist eine persönliche Sache. Wir werden in der nächsten Folge noch über Lords of the Fallen reden. Ich werde es nur kurz erwähnen, weil das ein bisschen wie Dark Souls war und die Entwickler haben schon gesagt, ja, natürlich haben wir uns davon inspirieren lassen und ich würde lügen, wenn nicht, und es wäre auch völlig unverständlich, natürlich, blablabla. Und ich habe jetzt das Game hier mal angeschaut, aber auch die Reporter damals schon gesagt, das sieht aus wie bei Valkyrie Chronicles. Ist ja auch cool so, weil Valkyrie Chronicles wurde extrem gut aufgenommen für sein neuartiges Gameplay im SRPG-Bereich. Und haben sie natürlich gefragt, wo ihr euch inspirieren lassen und so weiter. Und dann haben sie gesagt, ja, naja, unser Lead-Designer ist ein großer Fan davon, aber Valkyrie Chronicles ist ja auch eher so ein klassisches SRPG, auch mit viel mit Overview-Sicht und so weiter. Wir möchten was völlig anders machen. Also, sagt doch einfach, dass es inspiriert ist. Das sieht jeder Typ. Vor allem ist es völlig gelogen, dass Valkyrie Chronicles klassisch mit Overview-Karte ist. Die Overview-Karte ist einfach nur, da steht er und welchen Typen wählst du jetzt an? Weil alles, das komplette Gameplay ist ja ist Third-Person-Shooter-Dings in Valkyrie Chronicles. Deswegen fand ich, das fand ich ein bisschen schade, weil ich gesagt habe, naja, ich finde, wir sind drüber hinweg, dass wir sagen können, naja, ich weiß, Valkyrie Chronicles kam nicht auf Nintendo-Konsolen, aber wenn ihr euch davon inspirieren lassen habt, tut es doch. Sagt niemand was dagegen. Valkyrie Chronicles ist nämlich halb tot und wenn ihr das weiterführen wollt, cool. Haben wir kein Problem mit. Ja, stimmt, das hast du mir im Nachhinein auch schon erzählt. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich meine, vielleicht fällt es auch gerade deswegen so ein bisschen auf, weil eben die Lords of the Fallen Leute gleich gesagt haben, ja, das ist so. Wir haben unsere Unterscheidungsmerkmale, aber natürlich sind wir von Dark Souls inspiriert und natürlich haben wir jetzt auch versucht, ein bisschen an Dark Souls zu orientieren. Wir haben schon unser eigenes Ding gemacht, aber ne, Dark Souls war schon eine große Inspiration, so ungefähr. Das ist natürlich dann der coole Weg quasi und sie sagen jetzt halt so, ja, na, irgendwie sind wir schon ein bisschen inspiriert gewesen, aber eigentlich auch nicht, das ist schon unser eigenes Spiel, auch wenn man sieht, dass es... Oder eigentlich sind wir voll innovativ und dann denkst du, naja. Ja, genau, richtig. Das ist halt so vielleicht ein bisschen das Problem. Aber wie gesagt, ich kann beides nachvollziehen. Ich kann auch verziehen, dass sie es nicht offensichtlich zugeben wollen. Auch wenn es ist. Da fällt mir ein, das müsste eigentlich so als Hauptthema nehmen. Irgendwann so, ist gut geklaut wirklich besser als schlecht selbst gemacht? So. Ja. Fällt mir gerade so ein. Tatsächlich. Müssen wir es mal. Ihr habt es zuerst gehört. Irgendwann in 2 Jahren machen wir das. Ja. Ja, dann können wir jetzt eigentlich allgemein zu Nintendo reden, kurz. Genau, kurz zusammengefasst: Nintendo hat E3 gewonnen. Fertig. Ja. Ich kann es auch ein bisschen elaborieren und ausführen, aber eigentlich ist es so, gerade nachdem definitiv Sony und Microsoft jetzt nicht irgendwie die schlechtesten aller Zeiten hatten, aber einfach nur grundsolide waren, haben, glaube ich, gerade alle bei Nintendo fast nichts erwartet und wurden tatsächlich sehr positiv überrascht. Also ich auch. Ja. Es hatte nicht nur was mit dem zu tun, was sie angekündigt haben. Wie gesagt, Zelda wurde Zeit. Wir wussten es eigentlich alle. Richtig, wir wussten, dass Zelda kommen würde, wir wussten alles über sowas wie zum Beispiel Smash Brothers, wir wussten, dass Bayonetta 2 kommt, sowas wie Kirby, Yoshi und Toad sind alles nicht so große Dinge, also jetzt, es geht nicht nur um die Spiele, es geht darum, wie sie die Spiele gehandelt haben, es geht darum, dass es sowas wie Splatoon gibt und die Art und Weise, wie sie es vorgestellt haben. Ich find's cool, dass sie was zu Star Fox und eben Project Giant Robot und Project Guard gesagt haben, auch wenn da man noch fast nichts zu sagen kann, dass man so ein bisschen Hintergrundinformationen kriegt und vor allem fand ich einfach den Aufbau super gut. Sie haben es sehr geschickt gemacht, wie sie das Direct gemacht haben, wie sie dann danach im Treehouse quasi die einzelnen Sachen gezeigt haben, wie sie im Direct nur kurz angeschnitten haben, was es noch alles im Treehouse zu sehen gibt, mit der Bitte, geht doch einfach ins Treehouse und guckt euch da an. Auch super gut gemacht an sich. Es war einfach mit Abstand die beste E3 für Nintendo seit Jahren. Ja, definitiv. Ich meine, in dem Sinne muss man sagen, ist nicht schwer, weil die letzten Jahre war einfach alles scheiße. Ja. Muss ich einfach so sagen. Aber ja, diesmal haben sie es extrem gut, wie gesagt, auch dieses Treehouse-Dings. Als, ich meine, sie haben den Trailer Xenoblade rausgehauen in der Direct. Das ist dann der Moment, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt zeigen, was da ist. Wenn ihr mehr wissen wollt, guckt ins Treehouse. Wir haben eine halbe Stunde Gameplay von Xenoblade Chronicles X gesehen. Mit dem Typen, der bei der Lokalisierung dabei ist. War noch alles nicht lokalisiert, sondern gesehen, der hat nämlich die japanische Version gespielt. Aber er konnte anscheinend Japanisch, weil er einer der ist, die das mitlokalisiert. Und hat dann halt durch die Gameplay-Demo geleitet und so weiter. Und das ist extrem cool, weil du so natürlich über die ganze E3 hinweg auch immer blieb Nintendo im Gespräch, auch dadurch, dass sie noch neue Sachen dann während der E3 angekündigt haben, blieben sie im Gespräch. Generell auch die ganze Strategie von ihnen, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt nicht mehr pseudomäßig den Core-Markt zu erreichen, den wir eh nicht erreichen, mit Batman Arkham City Armored Edition, das niemanden interessiert, sondern wir sagen einfach, okay, ich glaube, Nintendo hat verstanden, die Wii U ist in dem Sinne, spielt keine Rolle in dem Console War mit Xbox One und PS4. Das wird sie auch, das sage ich jetzt auch jetzt schon, Nintendo hat E3 gewonnen, das heißt aber nicht, dass die Wii U jetzt plötzlich von hinten das Feld aufräumen wird. Ganz im Gegenteil. Die Wii U wird sich meiner Meinung nach dadurch nicht exponentiell besser verkaufen. Aber was sie damit getan haben, ist, sie retten sich oder sie geben sich selbst als Nintendo wieder Profil, Strategie und Philosophie. Nämlich, wir haben unsere Core-IPs, die sind für unsere Core-Nintendo-Fans wichtig. Wir haben sie nicht vergessen, die sind wichtig. Wenn wir dadurch irgendwie noch Casual-Gamer oder Leute von den anderen reinkriegen, cool. Aber das ist erstmal nicht das Wichtigste. Wir versuchen die Wii U erstmal das zu marken, was wir können, nämlich als die Maschine, auf der, nur, der ihr nur diese Nintendo-Spiele spielen könnt, auf niemand und nirgendwo anders. Zelda, Mario, was ist sie alles? Kirby, Yoshi, alles. Genau die Sachen. Und wir haben dann noch so die paar Sachen wie Bayonetta 2, Xenoblade, die dann vielleicht noch ein bisschen andere ansprechen. Und wir haben neue IPs. Neue IPs, die aber nicht in dem Sinne sind, dass sie keinen Sinn machen, sondern die perfekt in unser Portfolio reinpassen, die aber auch zeigen, Nintendo hat noch die Kreativität, um was Neues zu probieren. Nicht das tausendste Mario und sonst, wie gut sie auch sein mögen, sondern sinnvoll in Nischen von Genres, die sie bisher nicht haben, rein investieren, nämlich zum Beispiel Shooter. Und dementsprechend muss ich einfach sagen, ist es in dem Sinne rundum gelungen. Die Wii U wird meiner Meinung nach dadurch zumindest sicherstellen können, dass sie zumindest mindestens so gut läuft wie der GameCube, glaube ich. Auch wenn es jetzt wieder Spinnen, die sagen, sie werden nicht mal GameCube-Zahlen trotzdem erreichen. Weil natürlich auch ich selbst in dem Sinne sagen muss, Nintendo hat trotzdem nichts gezeigt, was mich jetzt als jemanden, der traditionell kein Fan von Nintendo-Spielen ist, davon überzeugen würde, die Wii U zu kaufen. Also das haben sie nicht geschafft, aber das habe ich auch schon gesagt, das ist vielleicht auch einfach schwierig, das für Nintendo das zu erreichen, ohne die Multispiele. Und dafür glaube ich halt einfach, das, was sie jetzt machen, ist genau das, was sie machen können, was sie gut machen können und das Beste, was sie aus der Wii U noch rausholen können. Absolut. Also ich muss auch sagen, Nintendo hat die Wii U, E3 ein bisschen gewonnen, allerdings hat Nintendo auch nicht so wahnsinnig viel zu gewinnen. Also sie haben das gewonnen, was sie gewinnen konnten. Richtig. Und das ist halt auch leider nicht so wahnsinnig viel. Also sie haben nicht mehr diesen riesigen Horizont, der vielleicht so bei Sony und bei Microsoft irgendwie noch möglich ist. Ja, also der Zug ist abgefahren. Ich meine, die PS4 hat ja jetzt schon die Wii U überholt und es sieht auch nicht so aus, als würde die PS4 jetzt irgendwie anfangen zu schwächeln. Nee, absolut nicht. Von daher, aber wie gesagt, du hast schon richtig gesagt, also du hast auch sehr schön zusammengefasst mit, sie haben einfach versucht, sich wieder ein bisschen mehr das Nintendo-Profi zu geben, sich ein bisschen auf ihre Stärken wieder zu verlassen und ein bisschen weg von diesem, wir versuchen für alle da zu sein, wir tun so, als ob es das und das geben würde, obwohl es nicht gibt, sondern zu sagen, hey, das sind unsere Stärken, das ist Nintendo, die Leute, die diese Sachen kaufen, sind große Nintendo-Fans, denen müssen wir einfach nur das liefern, was die schon immer haben wollten. Gebt den Leuten, die es schon gekauft haben, Value für das, was sie kaufen. Richtig, genau. Und mehr brauchen wir nicht. Und von daher, also wirklich, gute E3 für Nintendo. Nichts, was jetzt irgendwie dafür sorgt, dass sie in irgendeiner Form konkurrenzfähig mit Microsoft und Sony werden auf der Bühne. Aber sie haben, glaube ich, einfach geschafft, ihr schon vorhandenes Publikum einfach glücklich zu machen. Und ich glaube, mehr mussten sie eigentlich nicht tun. Nee, glaube ich auch. Und von daher, sie sind richtig gut gelaufen. Ich denke, damit sind wir dann auch am Schluss angekommen. Zusammengefasst, Microsoft und Sony für mich auf einer Ebene, Nintendo durchaus drüber. Schöne E3 gemacht. Hat mir viel Spaß gemacht, auch die Sachen anzugucken. Auch wesentlich sympathischer als manche andere Nintendo Direct, die sie schon gemacht haben, wo ich immer so gedacht habe, ach, naja, und wie das alles formuliert ist und wie sie damit umgehen und so. Wirklich einfach rundum gut. Und freue mich auf jeden Fall auf die Multititel, weil ich glaube, da sind fast die spannendsten Sachen dabei. Definitiv. Ich meine, ich habe ja damit eigentlich schon gesagt, was mein Spiel der E3 haben wir diesmal schon erwähnt, aber definitiv die Multititel. Und das ist eben auch der, das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Das ist nämlich genau der Chunk, der halt Nintendo fehlt, weil Leuten ist vielleicht aufgefallen, wir haben heute am längsten über Nintendo geredet, weil sie die meisten Exklusivtitel hatten. Aber wenn man ehrlich ist, die Wii U hat nur Exklusivtitel. Also die ganze Wii U, also Nintendo ist Alleinunterhalter in dem Sinne. Und wir haben auch schon alle schon gemerkt, vielleicht waren in dem Sinne auch Leute dann in dem Sinne vielleicht ein bisschen enttäuscht von Microsoft und Sony, dass sie für Holiday 2014 ist exklusiv wirklich fast nichts da. Microsoft hat Sunset Overdrive und ich glaube Project Spark soll im Fall noch launchen. Sony hat Drive Club und Little Big Planet 3. Das ist bei weitem nicht viel. Aber das brauchen sie nicht, weil wir werden nächstes Mal über die ganzen Thirds reden. Auch da ist vieles erst 2015. Aber es gibt genug Sachen, um auf Sony und Microsoft-Konsolen über 2014 rauszukommen und dann in 2015 reinzuschlittern. Und ich glaube, das werde ich nächste Woche auch nochmal kurz sagen. Aber ich glaube, was man hier schon, selbst hier in dieser Reihenfolge als Fazit setzen kann, ist, 2014 ist irgendwie noch so ein Übergangsjahr. 2015 wird unmöglich awesome. Ja, gerade der Anfang von 2015 hat schon echt einiges, was man sich vielleicht dieses Jahr gewünscht hätte und auch schon erwartet hat, aber 2015 spätestens dann am Anfang kommt echt viel. Es war so dieses Theme von der E3, so, ja, 2014, wir wissen es noch nicht so ganz cool, aber nächstes Jahr, Mann, nächstes Jahr. da wird's richtig geil. Ja, das stimmt allerdings. Ja, dann freut man sich auf jeden Fall einfach auf die nächste Folge, würde ich sagen, wo wir dann eben die Thirds noch durchnehmen. Trotzdem auch jetzt schon mal auf jeden Fall natürlich äußert eure Meinung zur E3. Wie habt ihr die Pressekonferenzen gesehen? Seid ihr auch der Meinung, dass Nintendo quasi die beste Figur gemacht hat, wenn man es overall betrachtet? Was habt ihr so ein bisschen vermisst an Exklusivtiteln vielleicht noch? Was hättet ihr euch noch gewünscht? Und dann, denke ich, wird es in ein paar Tagen dann die Folge für die Multis geben. Diese Folge wird wahrscheinlich am Sonntag, spätestens am Montag erscheinen und wenn alles nach Plan verläuft, dann haben wir Mittwoch die zweite Folge draußen, sodass wir dann eben mit der E3 auch durch sind für zu dem Zeitpunkt, damit das alles noch halbwegs drin ist. Und wie gesagt, die Folge über die Thirds wird auf jeden Fall auch noch interessant. So als kurzes PS, weil du gerade so, was hat euch gefehlt? Nur so als Beruhigung für die, die das Gerücht mitbekommen haben, The Last Guardian sei gecancelt worden. Es wurde nicht gezeigt mal wieder, aber Shuyoshida hat uns allen versprochen im IGN-Podcast, wenn wir es im wirklich... Im Übrigen auch mal wieder. Ja, wenn wir es canceln, dann sagen wir es auf jeden Fall. Also ja, also solange es keine Nachrichten gibt, sind es gute Nachrichten, es ist noch dabei. Ja, gute Nachrichten in dem Sinne. Also, Um ehrlich zu sein, deshalb könnte ich auch noch kurz sagen, als Andrew House das letzte Spiel angekündigt hat, was dann Uncharted 4 war, dachte ich wirklich zuerst, es sei Last Guardian. Weil ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr an Uncharted 4 in dem Moment gedacht, sondern ich dachte, komm, jetzt Last Guardian. Aber nee. Wäre cool gewesen. Ja, ich meine, wie gesagt, für Last Guardian-Fans ist wahrscheinlich schon wirklich tatsächlich einfach nur die News, dass es nicht gecancelt wurde, schon gute News. Müssen wir mal ehrlich sein, mittlerweile kann man da nicht mehr allzu wählerisch sein in der Hinsicht. Richtig. Nachdem sie jetzt schon dreimal oder viermal tot geglaubt war. Gut, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächste Runde mit E3. Da wird es dann ungefähr nochmal dieselbe Länge geben, um die Titel, die eben nicht exklusiv sind. Wird super, da steht noch einiges drauf. Witcher 3, Assassin's Creed Unity, Division, Rainbow Six und so weiter und so fort. Wird also spannend, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen und dann bis zum nächsten Mal. Ja, genau, mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Macht's gut. Ja, auf Wiedersehen.